Dropkick Drama 127 und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Ich glaube, ein bisschen kann man es noch hören, dass ich leicht erkältet war. Ich kann auch nicht wieder so ganz laut reden, beziehungsweise ich merke, dass da ein Ende in der Stimme ist und ich hoffe, dass sich das bis zum Ende dieser Sendung hält. Deshalb werde ich auch ein bisschen leiser reden. Dafür habe ich ja Thomas an meiner Seite. Test 1, 2, 3, Test. Läuft die Aufnahme? Ja, Thomas ist auch wieder voll dabei. Ja, immer. Ich habe zum Anfang dieser Sendung ein paar Sachen zu sagen, das möchte ich jetzt was auch direkt... Was hattest du denn für ein Virus, Mirko? Ja, eine Erkältung halt, ne? Also Schweinegrippe war es aber nicht? Nee, nicht schon wieder. Rinderwahnsinn? Nee, es war eine einfache Grippe. So, ich habe ein paar Sachen zu sagen, das möchte... Die Leute in deinem Umfeld auch, oder sagen die, na, das war vielleicht doch Rinderwahnsinn? Nein, denen habe ich einfach gesagt, dass ich krank war und fertig. So, ich habe ein paar Sachen... Bist du eigentlich zur Schule gegangen oder hast du jetzt eine Woche zu Hause? Bist du jetzt eine Woche zu Hause gewesen? Ich war ab Mittwoch wieder in der Schule. Ab Mittwoch wieder in der Schule und hast die anderen dann angesteckt? Ja, ich weiß nicht, also ich wurde selber angesteckt und so weiter und so fort, aber egal. So, ich habe jetzt ein paar Sachen zu sagen und die möchte ich direkt zum Anfang sagen, ne? Weil sonst vergesse ich wieder die Hälfte und das wäre ja nicht gut. Das heißt, du hast auch irgendwelche geistigen Schäden davon getragen? Nee, aber ich kann mir nicht so gut so viele Sachen auf einmal merken, beziehungsweise ich weiß, dass ich dann gerne wieder eine Sache vergesse. So. Das erklärt ja einiges bei deinen Schulnoten. Das wusste ich, dass das kommt, deshalb hätte ich das lieber auslassen sollen. So. Ja, wie man mitbekommen hat, ich war letzte Woche krank, deshalb gab es keine Sendung. Wir lassen uns nicht auf Ringside-Niveau nieder, also wir werden auch weiterhin wöchentlich unsere Sendung machen. Also Ringside hat doch bestimmt schon wieder eine neue Sendung, oder? Nee, die letzte Ringside, die war weiterhin am 31. Dezember. Die habe ich mir letztens nochmal angehört. Die war gar nicht schlecht. Na, dann lohnt sich ja das Abo, was du hast, richtig. Ich habe noch 60 Tage. Vielleicht gibt es ja eine Verlängerung. Für die nächsten 700, was weiß ich nicht, wie viele Tage. Nach nach Ringside-Bezeichnung bedeutet 60 Tage ja quasi zwei Sendungen. Ja, also wenn es zwei Sendungen noch geben würde, wäre ich zufrieden. Ich bin nicht mal... Wobei, ja doch, es gibt ja jedes Jahr die WrestleMania-Ausgaben. Die gibt's ja wirklich jedes Jahr. Also davon her, es wird noch ein paar Ausgaben. Was? Meinst du, dass es die dieses Jahr auch wieder gibt? Ja, ich glaube schon. Die machen sie immer. Die haben sie letztes Jahr auch gemacht. Hast du denn irgendwas verfolgt im Power Wrestling? Ob die überhaupt jetzt alle hinfahren oder ob nur der Bruns hinfährt oder wie das läuft mit WrestleMania? Power Wrestling verfolge ich nicht, nein. Nee, hast du nicht. So, dann, ja, haben wir auch einen perfekten Überzug dazu. Ich habe letztens... Übergang? Ja, Einen Überzug haben wir auch, aber nicht hier in der Sendung. Ja, ein Überzug. Jo, dann habe ich letztens abends, als ich im Bett rumlag und nicht wusste, was ich machen soll, auch mal wieder ein bisschen im Fernsehprogramm rumgesäppt und, bin da auf die Vintage Collection gestoßen. Oh, auf Eurosport. Ja, genau. Heißt es noch Eurosport? Ja, DSF heißt ja jetzt Sport 1. Aber das nur nebenbei. Genau, aber DSF ist es ja nicht, sondern es ist ja Eurosport. Es ist ein anderer Sender. Da hat Mr. Professional wieder seinen Ton angelassen. Und sollte das mal verändern. Sorry. Wollte ich nicht. Und? So, ja, und dann habe ich die Vintage Collection... Die Vintage Collection ist am Montagabend, oder? Das weiß ich nicht genau. Ich würde mal fast behaupten, dass es am Wochenende war, denn die kommt ja etwas später und in der Woche habe ich um diese Zeit eigentlich nicht mehr den Fernseher laufen. Aber auf jeden Fall, vielleicht war ich da auch krank. Vielleicht war es auch da, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und ich habe dann auf jeden Fall das geguckt und ich habe festgestellt, bei den Kommentatoren ist neben Christian Bruns und dem anderen Kerl, wo ich jetzt den Namen nicht so auswendig weiß... Harry Weber. Ja, genau. War da auch der Markus Holzer mit dabei und hat mitkommentiert. Ach, das ist ja interessant. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Deshalb habe ich mir da auch hier direkt mal eine Notiz gemacht und zu meinen anderen Zellen gelegt. Und ich habe sie wahrhaftig bis zur Aufnahme wiedergefunden. Ja, das ist ja ein Ding. Also das wusste ich auch nicht. Und wie war der im Kommentar? Ja, war so ein bisschen zurückhaltend, aber war auf jeden Fall nicht schlecht. War dann schön. Ich habe dann noch ein bisschen geguckt. War denn der Kommentar eher so witzig veralbernd oder war das schon ein ernsthafter Wrestling-Kommentar? Beides. Mit dem Harry Weber, das gefällt mir nicht so. Der nimmt mir das zu, der macht das zu scherzhaft, finde ich. Dadurch wirkt es dann teilweise ein bisschen lächerlich. Nee, es war so ein Mix, also Bruns, also vor allem der Holzer, der hat ja durchaus einiges an Ahnung, hat da dann die Infos reingebracht, immer mal wieder. Also es war gut, war gut. Wobei ich sowieso nicht so der größte Freund von deutschen Kommentatoren bin. Nee, wobei Christian Bruns kann das wohl, aber wie gesagt, wenn er dann so einen Partner hat, der immer nur dumme Scherze macht, dann wird es auch für ihn ein bisschen schwierig. Er hat ja früher viel so bei Independent Wrestling Veranstaltungen, wo dann DVDs im Nachgang gemacht worden sind, da hat er ja häufiger mal Kommentar gemacht. Ja, er kommentiert ja jetzt auch aktuell bei der GSW. Wobei ich das jetzt auch nicht aktuell verfolge, also ich kann da jetzt auch nicht viel zu sagen. So, es gibt jetzt übrigens heute die Rückkehr des Theometers. Ich werde mir jetzt die erste Tasse Tee einschenken, live. Es ist geschehen. Ne, ich habe auch direkt hier alles vollgekleckert. Ich wieder absolut famos gemacht. So, Na gut, dann. auch davon habe ich nichts gehört. Aber ich bin jetzt hier gerade bei der dritten Tasse. Ich werde danach noch eine vierte trinken und dann gibt es bei mir Geklapper, weil dann wird hier erstmal abgewaschen. Ja, kennen wir ja. So, dann habe ich auch wieder den Auftrag bekommen, beziehungsweise die nette Bitte, beziehungsweise nicht mal das. Ich darf wieder Werbung machen für unseren Partner, das Usedom Radio. Da kann man einfach mal entweder auf den netten Banner klicken, den wir ja auf der Website oben rechts haben, oder einfach Erst ab 19 Uhr abends. oder usedomradio.npage.de einfach direkt mal ansurfen. Da kann man dann ein bisschen Musik hören und andere Dinge tun. Es gibt auch ein Forum, wo man sich gerne mal anmelden kann. Da bin ich auch angemeldet. Ich bin in dem Forum jetzt übrigens Supermoderator. Joa. Das hat aber nichts mit der Qualität deiner Kommentare in dem Forum zu tun, sondern das hat irgendeinen anderen Hintergrund, oder? Als Supermoderator kannst du wahrscheinlich irgendwelche Beiträge, die obszön sind oder so, wieder rauslöschen und so ein Zeug, ne? Das könnte ich zum Beispiel machen, ja. Was für einen Hintergrund sollte das haben? Ich kenne den netten Herr, der das macht, halt durch die Schule, wie ich das gesagt hatte, jetzt ein bisschen und sich das halt ergeben. Beziehungsweise so gut kenne ich den jetzt auch nicht wirklich. Also quasi durch Korruption hast du dir diesen Zugang erschlichen. Nee, also ich habe den jetzt auch schon seit einigen Tagen nicht mehr gesehen und per Wort unterhalten auch schon seit einiger Zeit. Das kann ja kein Zufall sein. Erst kriegst du den Zugang zu dem Forum und dann verschwindet er. Das ist ja ein Fall für die. Ach so, nee, doch nicht. Nee, also ich habe den hier noch aktuell an der Bande. Ich könnte den, wenn du jetzt eine Frage hättest, könnte ich die mal live hier eintippen und dann würde der dir bestimmt da beantworten. Hättest du eine Frage? Du hast den an der Wand? An der Bande. Nee, ich habe den hier so ICQ-mäßig so. Wenn du eine Frage hättest, ich tippe die sofort rein, kein Problem. Ich habe keine Frage. Okay. Ich kenne ja den guten Mann gar nicht. Nee, ist richtig. Hätte ja sein können, also ich hätte kein Problem. Der ist auch hier gerade drin, also. Aber der macht ja Musikradio, ne? Ja, der macht Musikradio. Frag ihn mal, welches die letzte CD war, die er sich gekauft hat. Okay, ich werde das. Frage Und von jetzt Thomas. mach mal, sonst wird es zu lang. Die letzte CD. Ja, wir machen mal weiter. So, unser Programm heute. Wir waren ja letzte Woche. Hast du das jetzt eingetippt mit der Frage? Ja, ich habe das jetzt gerade eingetippt. Da dürfte dann gleich eine Antwort kommen. So. Ja, wir waren ja letzte Woche nicht da. Das heißt, wir haben diese Woche etwas mehr zu besprechen. Ich war da. Ja, aber nicht als Folge waren wir nicht da halt, weil ich halt im Bett lag und nicht Aber gerade in der es lag Verfassung nicht an war. mir. Nee, das habe ich auch gar nicht gesagt. Es lag an mir. Ja. Ja, traurig, aber wahr. Ja, und das heißt, wir haben heute ein bisschen mehr zu besprechen, beziehungsweise wir können mal gucken, wie wir das machen. Es gibt noch den Elimination Chamber Pay-Per-View, da wollen wir mal schnell drüber gucken, was da so passiert. Ich habe da ja noch meine Notizen mit den Wertungen, die will ich auf jeden Fall noch loswerden. Ich hoffe, du hast dir gute Notizen gemacht, weil bestimmte Sachen, die da jetzt 2 Wochen her sind, habe ich schon wieder vergessen. Ich auch, geht mir genauso, macht aber Aber nichts. ich kann mich erinnern, dass der Elimination Chamber Pay-Per-View, wo wir ja beide keine hohen Erwartungen haben, war sehr gut. Hat mich also positiv überrascht. Ja, da bin ich, das klingt ja so, als wenn Mirko entweder noch weniger Erinnerung hat oder er anderer Meinung ist. Nein, auf jeden Fall, ja, also noch. Oder hast du jetzt gerade irgendwie gehört oder eine Meldung gelesen mit der letzten gekauften CD? Nee, ich habe hier nur gerade was geantwortet. Was hast du denn geantwortet? Ist egal. Lies doch mal vor, was du geantwortet hast. Nee, das mache ich nicht. Ich frage hier nur nach, damit du deine Antwort bekommst. So, ja, also ich habe jetzt auch keine großen Erinnerungen mehr, aber ich habe Welches dir. war denn jetzt die letzte CD, die er gekauft hat? Ja, kommt gleich, kommt gleich. Ja, kommt gleich. Kommt gleich. Komm gleich, komm gleich. Ich hoffe, ich hoffe. Muss er erst zum CD-Regal rennen und gucken, welches die letzte war. Und da ja die Jugend von heute keine CDs mehr kauft, sondern nur noch Downloads. Ich kaufe CDs. Doch, ja, ich habe... Ist die letzte gekaufte CD bei ihm wahrscheinlich 27 Jahre her. Achso, nee, das kann ja vom Alter her nicht. Welches war denn deine letzte gekaufte CD, Mirko? Die neue 3 Fragezeichen. Oh je. Und welches war deine letzte gekaufte Musik-CD? Ich glaube das Beatsticks-Album. Ich habe schon länger keine... Hast du die Musik aufgegeben, was? Nein, natürlich nicht, aber man hat halt nicht immer so viel Zeit. Nee, vor allem wenn man krank ist und den ganzen Tag zu Hause im Bett liegt, dann hat man natürlich keine Zeit. Nee, dann muss ich ja den ganzen Tag Vox gucken. Vox hat ein sehr gutes Fernsehprogramm. Ich mach mir da so ein bisschen Sorgen um deine schulische Zukunft. Nee, warum das denn? Das ist alles perfekt. Was war denn das letzte Buch, was du gelesen hast, während du krank warst? Das letzte Buch habe ich heute Morgen durchgelesen. Welches war das? Der Fluch von Stephen King, beziehungsweise früher mal geschrieben als Richard Bachmann, ich glaube vor 20 Jahren, das wurde jetzt ja wieder veröffentlicht. Also das fand ich sehr, sehr gut. Das war fantastisch. Ich habe auch schon das nächste liegen. Ich habe jetzt nur zur Überbrückung, also brauchst nicht wieder anfangen mit schulisch Hintergrund und so weiter und so fort, habe ich den neuesten John Sinclair angefangen, aber auch nur, weil sich 20 Minuten Lesen von einem neuen Buch nicht mehr lohnte. Ja. Ja, das muss ich ja wohl nicht kommentieren. Nee, das brauchst du nicht mehr. Das. Was liest du denn eigentlich gerade in der Schule? Mehreres. So, also Deutsch oder so. Da in Deutsch wird ja wahrscheinlich irgendwie Literatur gelesen, nehme ich mal an. Ja, wir lesen in Englisch auch was. Ja, was liest du denn erstmal in Deutsch? Ja, das weißt du doch, das haben wir schon mal gesprochen. Immer noch Dürrenmatt? Ja, klar. Das ist doch eigentlich viel zu dünn, als dass man das so lange macht. Ja, wir lesen es jetzt eigentlich nicht mehr. Wir haben ja jetzt den Film geguckt. Also als ich krank war, wurde wohl jetzt der amerikanische Film geguckt. Den habe ich jetzt ja leider nicht gesehen. Kannst du dir nicht die DVD von der Lehrerin geben lassen? Der ist ja ganz gut, der Film. Ja, ich kann mal den Lehrer fragen. So, und dann wollen wir jetzt mal zu Elimination Chamber kommen? Ich habe so ein leichtes Brummen im Hörer. Ich weiß nicht, ob es an meinem Hörer liegt oder ob es an dir liegt. Ich schreibe mal ein bisschen leiser noch. Ich brumme nicht in den Hörer, wenn du das meinst. Ne, es könnten ja die wahnsinnig gewordenen Rinder sein. Die habe ich ja hier auch in meinem Zimmer. So, Elimination Chamber 2011 vom 20. Februar 2011. Überraschung, aus der Oracle Arena in Oakland, California. Oracle Arena. Oracle ist übrigens eine Firma, die mit der Branche, in der ich arbeite, zu tun habe, die stellen Datenbanken her. Du fandst den Artikel in der Zeit zum Wrestling übrigens gar nicht so schlecht? Ich fand den nicht schlecht. Also ich fand, gut, da waren jetzt zwei inhaltliche Ungenauigkeiten, das haben die aber auch korrigiert. Zigtausend Tippfehler. Beziehungsweise Namen vom Wrestler falsch geschrieben. Ja, das war aber ein kleiner Tippfehler. Das war jetzt kein inhaltlicher Fehler, das war ein Tippfehler. Naja, wenn es mehrmals passiert, würde ich das also nicht mehr als Tippfehler bezeichnen, sondern einfach als schlechtes Recherchieren. Nee, das war ein Tippfehler. Also wenn man danach gehen müsste, dann müsstest du sonst... Nee, ich meine der Name wurde mehrmals genau in der gleichen Art falsch geschrieben. Davon her gehe ich da aus, dass es einfach schlecht recherchiert wurde. Ja, aber wenn er dann einen Tippfehler hat und in seinen Notizen, dann macht er das natürlich für den Artikel an allen Stellen, das kann ja sein. Ja gut, das darf aber natürlich nicht passieren. Nö, ich fand ihn insgesamt schon gut. Das war so ein bisschen, so im Prinzip von der Macher, so ein bisschen wie der Film The Wrestler, nur auf kleinerem Niveau halt, dass er dann halt sozusagen deutschsprachigen Wrestler so ein bisschen porträtiert hat. Ja, das war das Gute daran. Schlechte daran war, dass das Wrestling so... dargestellt wurde, als würde er irgendwie, als ob das Sterben von Leuten da gang und gäbe, sondern als ob die Wrestling-Fans irgendwie ein absolut unberechenbarer Haufen ist, also ganz schrecklich. Nee, das fand ich nicht, also so habe ich das nicht gelesen. Also ich fand schon, was er dargestellt hat, was auch stimmt, ist, dass Wrestling relativ gefährlich ist, weil die Leute sehr, sehr viel da jeden Abend im Ring machen müssen. Durch das Thema Steroide, das stimmt ja auch, das kann man ja nachweisen, da hat er ja auch recht gehabt mit den ganzen Wrestlern, die da gestorben sind mittlerweile, also da hat er schon recht und er hat aber zum Beispiel geschrieben, dass dann Unfälle passieren und Leute wirklich also sterben ist ja eher seltener, aber wirklich so schwer verletzt sind, dass sie dann nicht mehr kämpfen können, also wenn man da mal an diesen Rose denkt, mit diesem komischen Move, den er von D'Lo Brown bekommen hat, oder wie gesagt, mit diesem Unfall von Owen Hart, oder, also da gibt's ja einiges, das stimmt ja. Also da kann man ja nichts gegen sagen. Und ich finde jetzt nicht, dass er jetzt besonders negativ über das Wrestling da geschrieben hat. Das sind die Sachen, die würde Dave Meltzer vom Observer auch nicht viel anders darstellen. Nee, aber er hat ja zum Beispiel auch geschrieben, was ja auch wieder negativ ist, dass es in der WWE überhaupt keine Drogenregeln gäbe, was ja absoluter Quatsch ist. Es gibt ja die Wellness-Policy seit einigen Jahren, denke ich jetzt auch schon. Ja, wobei die Wellness-Policy, die ist ja nicht wirklich, die kannst du ja nicht wirklich ernst nehmen. Also wenn du dir mal so jemanden wie diesen Mason Ryan anguckst oder den Ezekiel Jackson, das stimmt schon, dass die Leute trotzdem da keine Probleme haben, entsprechend an Steroide und sonstiges Zeug ranzukommen. Also so, übrigens, ich sehe schon vieles, was der da kritisch sieht, sehe ich auch durchaus kritisch. Aber was er auch, finde ich, gut dargestellt hat in dem Artikel, ist halt aufgrund dieses Porträts von demjenigen, diese Begeisterung fürs Wrestling. Ja, stimmt, also das Porträt war sehr gut. Der da porträtiert hat, den hat er auch nicht versucht in die Pfanne zu hauen, sondern der hat den wirklich so mit seiner Begeisterung auch dargestellt und das fand ich dann auch ganz gut. Naja, ich werde mir den nochmal durchlesen, vielleicht war er doch nicht so schlecht. Wenn doch, werde ich das natürlich gerne nochmal erwähnen. So, du kannst jetzt auch die Antwort auf deine Frage bekommen. Ja. Die letzte, also es war wohl, aber das war sogar so wohl 2009, wo er seine letzte CD gekauft hat. Das gibt schon sehr zu bedenken. Alternative Summer, eine einfache Sammlung von Rockstücken. Download. Weitere Frage. Kaufst du gar keine CDs mehr? Fragezeichen. Okay, Antwort. Kann man nur noch illegale Downloads? Zu der ersten Frage kam ein Nö. Nur noch illegale Downloads. Mal sehen, was er dazu schreibt. Ja, da würde ich die Antwort, wenn er Ja sagt, lieber nicht hier laut vorlesen. Es kam ein Nee. Das heißt, er kauft gar keine Musik mehr? Frag nochmal, ob er überhaupt noch Musik kauft. Oder? Download nur wenig. Gar keine Musik kaufen? Fragezeichen. Vielleicht hört er selber, weil die machen ja auch einen Stream. Vielleicht hört er selber nur noch Internetradio. Das machen ja auch einige Leute. Nur Streams hören? Fragezeichen. Ja, My Video halt. My Video. Das ist auch eine Plattform, die ich nicht unterstützen kann. Ah, und da kommt noch ein und YouTube hinterher. Okay, so, dann möchten wir es dabei auch belassen und wenden uns an Elimination Chamber. Zum Glück haben wir heute ein bisschen Zeit. Aus der Oracle Arena. Ja, und es beginnt mit einem Non-Title-Match zwischen Alberto Del Rio und Kofi Kingston. Ein Match, was, wo viel gesagt wurde, ja, das könnte jetzt so der Kracher des Abends werden, der Showstealer. Das war's nicht. Nee, eindeutig nicht. War ein solider Opener, soweit ich mich erinnere. Man wusste aber vorher schon, wer gewinnt. Das war ganz eindeutig. Ja, der Rio hat zum Glück natürlich klar via Submission im Cross-Arm-Breaker gewonnen. Genau. Nach auch aber nicht allzu langer Zeit. Es war trotzdem ein solides, unterhaltsames Match, so im 3-Sterne-Bereich. 10 Minuten 29 hat das Ganze bekommen, also nicht allzu lange. Ich muss aber sagen, bei dem Match störte mir auf jeden Fall irgendwas. Also ich hatte also ein bisschen das Gefühl, dass die beide nicht so voll da waren, beziehungsweise irgendwie nicht so viel Lust hatten oder irgendwie so, ich weiß nicht. Es war, irgendwas fehlte. Fand ich, hast meine Meinung. Hast du das Match an der als Wertung gegeben? 2 3/4 Sterne. Oh, naja gut, du kommst ja fast an 3 Sterne ran. Ich glaube, ich hatte dem 3 Sterne gegeben. Hast du deine Wertung gar nicht bei dir liegen? Nee, ich habe mir die nicht aufgeschrieben, weil ich war ja, als das lief, musste ich ja dann nächsten Tag sofort auf Dienstreise und ich habe nur schnell geguckt, damit ich nicht erst gucke, wenn ich die ganzen Ergebnisse habe. Naja, okay. So, dann haben wir auch schon die erste Elimination Chamber. Ich war eigentlich fest davon ausgegangen, dass eine Elimination Chamber im Opener steht. Fand ich aber so von dem Ablauf ganz gut, so wie sie es gemacht haben. Ja, ist richtig, ist alles okay gewesen. So, auf jeden Fall die Elimination Chamber für das World Heavyweight Championship Titel, Gürtel, Gold, whatever. Es traten an Kane, Drew McIntyre, Wade Barrett, Big Show, Rey Mysterio und Edge, amtierender World Heavyweight Champion. Ja, dazu musst du sagen, Big Show war die große Überraschung. Ja, stimmt, das hatte ich schon wieder fast vergessen. Man hatte spekuliert, wer dann kommen könnte. Triple H, Christian und ja, Big Show. Man, also da dachte ich dann schon, Warum also musste das. überhaupt jemand anders reinkommen? Wer ist denn ausgefallen? Und warum? Dolph Ziggler, da der ja bei SmackDown zuvor von dem Theo Dallon gefeuert wurde. Ja, und Big Das Show weiß man war die noch, große so Überraschung. wenig. Das war schon mal eine große Enttäuschung. Ja, da dachte ich dann auch, na super, das wird ja ein doller Abend. Da ich den Opener nun ja auch nicht so fantastisch fand, dachte ich da dann schon, ja super, WWE enttäuscht uns wieder vollen. Und naja. Aber dann kam das Match. Dann kam das Match. Das Match war schon mal nicht schlecht, muss man sagen. Es wurden einige Scheiben zerstört und es gab schöne Attacken auf dem Stahl. Also es war wirklich nicht verkehrt. Hast du aber noch viel gemerkt? Nee, also den Ablauf könnte ich dir jetzt nicht beschreiben. Was mir aufgefallen ist, ist das, was du gerade schon gesagt hast, mit diesen, es wurden einige Scheiben zerstört. Das ist ziemlich blöd für diese Firma, die diese Scheiben herstellt. Da hat ja der Josh, wie heißt er, Josh Matthews, Ja. glaube ich, ne? Ja. Er hat ja mehrfach den Namen dieser Firma auch erwähnt und die stellen ja wirklich auch so Scheiben für diese Astronautenhelme und sonstiges her. Man hat die ganze Zeit gesagt, wie stabil die doch sind und dann sind an dem Abend aber, glaube ich, vier Scheiben oder so zu Bruch gegangen. Ja, es sind wirklich ungewöhnlich viele Scheiben zerstört worden. Das war echt. Es wurden auch so Attacken dagegen gezeigt, die nicht wirklich gut waren. Also so mit dem Kopf dagegen hämmern. Vor allem mit Ray. Also Ja, Ray, Mysterio ist da direkt so mit dem Kopf von dem Turnbuckle her von der Richtung gegengehämmert, aber auch noch irgendjemand anderes, ich weiß nicht, ich glaube Ray war es nicht auch, mit dem Kopf direkt dagegen und Barrett hat auch hier irgendjemanden wütend da reingehauen und sehr viele Scheiben und auf brutale Weise, wahrhaftig. Ich hatte ja noch auf Blut gehofft in einem der Shamer-Matches, dazu kam es dann leider nicht mehr. Wade Barrett war, glaube ich, der große Verlierer. Ich glaube, der ist als erstes ausgeschieden. Genau, Big Show eliminiert Wade Barrett via Knockout Punch nach 19 Minuten. Dann eliminiert Kane Big Show via Chokeslam, 20, 21 Minuten. Kane eliminiert Drew McIntyre ebenfalls via Chokeslam direkt danach. Da war, musste man übrigens sagen, da waren auch einige Sequenzen, da haben sie Kane sehr, sehr gut und sehr stark dargestellt und das wirkte aber auch durchaus überzeugend. Ich bin ja sonst kein so großer Kane-Fan, aber der sah in der Elimination Chamber wirklich sehr, sehr gut aus. Ja gut, das ist auch nun natürlich eine Matchart, wo der sehr gut reinpasst. Ob das jetzt in einem Singles-Match so gut gewirkt hätte, man weiß nicht. So, Edge eliminiert Sicherlich Kane. nicht, aber das fand ich trotzdem dann gut. Edge eliminiert Kane via Spear nach knapp 23 Minuten. Und dann gibt es eine recht lange Endsequenz zwischen Edge und Rey Mysterio. Die war auch ganz nett gemacht. Und am Ende, ich glaube, jeweils so, ja, jeweils Spear und 619 wurde einmal aus dem Cover wieder rausgekommen, aus dem Pinfall. Beziehungsweise Pinfall war es dann ja nicht. Oder? War das so? Ich meine, das ist so eine Erinnerung zu haben. Auf jeden Ich Fall, weiß es ehrlich gesagt an der Stelle Ray kam dann am Ende vom Turnbuckle gesprungen. Ich weiß nicht, ob es vorher 619 gab, ist möglich. Auf jeden Fall ist Edge dann mit dem Spear entgegengekommen und das war dann der Pinfall. Edge weiterhin World Heavyweight Champion nach 31 Minuten und 28 Sekunden. Edge gewonnen. Deine Meinung zu dem Match? fand ich das beste Match des Abends. Hat mir sehr gut gefallen, speziell die ganzen Sequenzen mit Ray. Edge wurde auch dargestellt, waren ja die ersten beiden, die auch kämpfen mussten. Kane und Big Show dachte ich am Anfang, als man, also als speziell als Big Show noch dazu kam, oh je, die werden das Match vielleicht so richtig von der Qualität her nach unten reißen. Das ist aber nicht passiert. Die passten eigentlich beide doch recht gut in das Match rein. Ja, Big Show hat nicht weiter gestört, muss man sagen. Genau, und Kane war sogar richtig eine Bereicherung für das Match. Ich würde dem insgesamt 4,5 Sterne geben. So, ich fand, es war das zweitbeste Match. Vielleicht war ich auch einfach noch ein bisschen enttäuscht. Ich habe dem Match 3,75 Sterne gegeben. So, wichtig dann natürlich auch noch, was danach passierte. Edge begann zu feiern, bis dann Alberto Del Rio in den Ring gestürmt kam und Edge in den Cross-Armbrecher genommen hat. Ganz witzig übrigens, bei dieser ganzen Sequenz waren im Hintergrund dann schon die Techniker und haben die Scheiben von den Kammern ausgetauscht, die da zerstört wurden. Das ist ja interessant, das ist mir nicht aufgefallen. Nee, also das fiel mir ganz klar auf. Die liefen da ganz halt schon im Hintergrund. Ich habe ab und zu nebenbei auch noch anderes Zeug erledigt und dann hörst du manchmal nur auf den Ton und guckst dann nur, wenn wieder irgendwas ist, so zwischen den Ja, also die liefen da bei dem ganzen Segment schon im Hintergrund ganz halt rum und haben die Scheiben ausgetauscht. Man hörte es auch recht gut. Naja, und als der Rio Edge dann im Cross-Armbreaker hat, kommt Christian zurück. Da gab es dann für mich die erste Überraschung. Da dachte ich dann auch, ach, gut gemacht. Und auch wie er dann in den Ring kam, gestürmt kam und auf Alberto Rio losgegangen ist, das wurde schon sehr gut gemacht. Ja, das hat ja dann auch so eine Fortsetzung bei SmackDown gefunden. Das finde ich ganz interessant. Genau, jetzt endlich. Ich dachte beim Gucken dieser SmackDown, dachte ich noch, okay, Christian wieder geholt, aber kein einziges Mal bisher bei SmackDown gesehen. Dann wurde er ja angekündigt für die nächste Woche, beziehungsweise ich glaube sogar nur für in 2 Wochen, aber dann kam er ja noch. Das ist jetzt für die nächste Woche angekündigt und in dieser Ausgabe jetzt von gestern, da ist er ja aufgetaucht dann. Ja. Das war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Erste gute, positive Überraschung des Abends. Ja. Dann kam das Tag Team Championship Match. Und zwar zwischen Santino Marella und Wladimir Kozlov, die da noch Champions waren, die auf Justin Gabriel und Heath Slater von The Core trafen und ihre Titel innerhalb von 5 Minuten und 9 Sekunden verloren haben. Titelwechsel, ganz klar via 450-Grad-Splash von Gabriel an Kozlov, ohne groß Probleme, 5 Minuten 9, 2 Sterne von mir. Ja, überflüssiges Match aus meiner Sicht. Ich würde dem 1,75 Sterne geben. Da gab es dann ja auch noch jetzt, ich glaube bei SmackDown war es ja, es war bei SmackDown das Rematch, was auch Gabriel und Slater gewonnen haben. Mein Hals kratzt. Ja, meiner nicht, aber ich trinke auch gerade Tee. Das ist doch schön. So, als nächstes folgte dann auch schon das WWE Championship Match, beziehungsweise was heißt schon? The Miz, Titelträger trifft auf Jerry the King Lawler und da darfst du doch mal erzählen, was da so passiert. Hast du vorher das Match kann ich dir nicht erzählen, ich habe mal keine Notizen gemacht. Aber hast du denn vorher das Interview, was Jerry Lawler im Hintergrund gegeben hat, hast du das überhaupt erwähnt? Nee, dann tu das doch. So genau kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Ich muss jetzt kurz die Tomate aufessen. Ja, ja. Ich überbrücke mal. Lass mich das doch mal überbrücken. Wie also Thomas seine Tomate ist. Ich glaube sogar in der Umkleidekabine interviewt zu dem Match. Und er hat in sehr ernsthafter Sprache ein Promo gehalten, wo er über seine schwierigen Zeiten und den Tod seiner Mutter in der Vorwoche gesprochen hat. Und dass er eine große Karriere hatte, aber noch nie WWE-Champion war und dass er jetzt das versuchen wird, auch als Andenken für seine Mutter und war ein sehr, sehr gutes Promo. So viel dazu. Dann kam es zu dem WWE-Championship-Match Miz gegen Lawler. Ja, da darfst du ja mal 2 Worte zu sagen. Nö. Oder auch gerne ein paar mehr. Wie es da denn zum Ende kam? Ja. In meinem Alter kann man sich sowas nicht mehr merken. Das wirst du dann auch noch feststellen, wenn du da hinkommst. Dann stehen wir jetzt vor einem kleinen... Es war ein relativ kurzes Match. Dann stehen wir jetzt auf jeden Fall vor einem kleinen Problem, denn ich habe auch keine Ahnung mehr, wie Miz es hier geschafft hat, Lawler zu gewinnen. Ich habe hier stehen wir School Crushing Finale, aber es muss da noch irgendwas anderes gegeben haben. Ich glaube, Riley ist auch irgendwie, hat auch eingegriffen, wurde dann aber irgendwann, glaube ich, nach hinten geschickt, oder? Ja, genau. Da kann ich mich auch noch drin erinnern. Dann habe ich hier wirklich. Ich habe hier eine Sauerei gemacht, also das ist der Wahnsinn. Ich bin ja gerade dabei, Wäsche aufzuhängen, aber mir fehlt irgendwie eine Socke. Bullshit. Ja. Das ist ja auch blöd jetzt. Super. Naja, mir fehlt eine Socke, ich habe hier voll die Sauerei angestellt. Kann ich ja den linken Fuß unbesorgt lassen. Naja, ich bin glücklicherweise allein, also ich kann die Sauerei hier noch wegmachen. seltsam. Wo ist nur die Socke? Also Jerry the King Lawler hat leider nicht gewonnen, obwohl es gab zum Schluss auf jeden Fall noch eine Sequenz mit einigen Near Falls. Die war auch ziemlich gut und die Leute waren auch ziemlich hinter Jerry the King Lawler. Also das war schon ein ganz, ganz gutes Match, wenn man bedenkt, in welchem Alter er ist. War jetzt aber jetzt auch kein... Also ich würde mal sagen, so 3,1 Sterne so in dem Bereich. Es war recht in Ordnung. Naja, Miss auf jeden Fall gewonnen. Und, also für einen Wrestler, der so alt ist wie Jerry the King Lawler, war das sensationell gut. Für, sage ich mal, ein normales Match war das schon sehr gut. Mir fällt gerade so auf, dadurch, dass wir heute so viel geredet haben, am Anfang haben wir gar nicht mit dem Match der Woche begonnen. Ich muss mir das gerade mal zu den Notizen schreiben, damit wir das nicht mehr vergessen. Match der Woche, das werden wir dann gleich besprechen. So, ja, ich fand's auch ganz okay. Es war okay, nichts weiter Dramatisches. 12:08. Ich habe dem Ganzen 2,5 Sterne gegeben. Oh, das war, du bist aber streng. Nee. So, und dann kam es zum großen Main Event of the Evening. Ein Number One Contendership Match. Und diesmal ging es um den Herausforderer auf den WWE Champion Gürtel bei WrestleMania 27, was ja übrigens gar kein Monat mehr her ist und hin ist, und seit der letzten Raw bin ich auch voll in WrestleMania-Stimmung jetzt. Ich freue mich schon tierisch. Ich muss überhaupt mal gucken, welches Datum war das eigentlich. Das ist der 3. April. 3. April, dann. Ach, oh. Da bist du nicht da. Schlecht. Da bist du nicht da. Oder was? Weil ich muss nämlich am 4. und 5. nach Berlin. Das heißt ja, ich kann am 4. gar nicht WrestleMania gucken. Oh, das tut mir leid. Also ich werde den 4. auf jeden Fall damit verbringen. Voll WrestleMania-Stimmung und gucken und super alles. Ja, die Leute werden dann schon wissen, warum du nicht in der Schule erschienen bist. Doch, ich werde natürlich auch zur Schule gehen. Aber am Montagnachmittag nach der Schule heißt es dann natürlich voll Wrestling gucken und so. Und das geht ja 4 Stunden. Ja, das macht nichts. Also ich kann dann von mir aus auch gerne irgendwie bis zwölf noch gucken. Egal, also das wird dann durchgeguckt. Ja, dann die Royal im Vorprogramm noch angucken. Ja, und die ja Hall of Fame, was man dann so halt, da wird ja meistens ein Teil irgendwie, glaube ich, als Webstream oder so übertragen. Das kannst du ja dann auch noch angucken. Ja, also die Hall of Fame, die kommt dann ja einen Tag vorher. Die kann ich mir dann ja einen Tag vorher angucken. Oder so. Nee. Das ist alles durchdacht. Das wird auf jeden Fall eine schöne Sache. So, jetzt kommen wir zu dem Elimination Chamber im Main Event. Es treffen aufeinander Randy Orton, R-Truth, CM Punk, John Cena, Sheamus und John Morrison. Ja, genau, die ersten, die anfangen, sind... Sheamus und John Morrison haben angefangen, der Feder entsprechend, da hat man jetzt also auch wieder direkt eine Storyline mit reingebracht. Ja. Und auch hier, muss man sagen, war alles sehr, sehr gut. Es gab hier auch, glaube ich, wieder einige Attacken durchs Glas. Wobei ich glaube, nicht ganz so viele wie beim ersten Match. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Also es ist auf jeden Fall nicht so viel Glas zersplittert, aber es gab eine sehr gute Sequenz. Diese Sache mit CM Punk, als er nicht rausgekommen ist, weil diese Tür sich nicht ganz zur Seite bewegen ließ. Und als ihn dann quasi, als er da feststeckte, Randy Orton angegriffen hat. Weißt du das noch? Ja, genau. Und danach wurde er dann auch direkt eliminiert. Ich habe das zusammen mit Mama geguckt. Mama hat sich voll gefreut. Ich dachte, nee, kann ja nicht sein. Aber auf jeden Fall hat... CM Punk ist doch super. Ja, ich fand das auch nicht so toll. Auf jeden Fall hat der GM sich dann gemeldet und meinte, das wäre ja unfair. Deshalb darf CM Punk zurück in die Kammer und kam dann... nochmal raus, allerdings auch als letzter. Also, es ist ja ein Zufallsgenerator, der das da auswählt. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Nein, das ist natürlich nicht. Ist es nicht. Natürlich kein Zufallsgenerator, ist doch klar. Nee. Kam dann auf jeden Fall als letztes noch einmal raus. Mhm. Das war ganz schön, ja, stimmt. So, Sheamus eliminiert R-Truth als erstes via Bro-Kick nach 17 Minuten. Ja, R-Truth ist tief gesunken. Ich glaube, da hat dieser Fehler bei der Weekly Show, dass er die falsche Stadt genannt hat, doch auch nochmal was dazu getragen. Seitdem ist er, glaube ich, auch so ein bisschen runtergerutscht, auch bei den Zuschauern selber. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, bei den letzten Raw vorbei, oder? Nee, kann ich mich auch nicht dran erinnern. Obwohl, doch einmal hat er, glaube ich, noch irgendwie ein Tech-Team mit John Morrison, aber da haben sie schon in der Raw-Sendung seinen Einzug gar nicht gezeigt, sondern da war dann nur noch der Einzug von John Morrison und der stand dann schon dabei. Ja, ich meine, den Einzug wohl in der Werbepause gemacht. Ja, es gab letztens auch irgendwann mal eine Sendung, wo er nicht mehr gerappt hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar direkt bei Elimination Chamber war. Ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein, ja. Könnte sein. Naja, CM Punk eliminiert Randy Orton via GTS nach 20 Minuten, 21. Ja, das war ganz gut. Also das Match bei WrestleMania, das finde ich, ist ganz gut aufgebaut. Ja. John Morrison eliminiert Sheamus durch einen Bump vom Dach eines Gehäuses nach 25 Minuten. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was genau da passiert ist. Da hat er, glaube ich, Sheamus sogar versucht, das Celtic Cross von da oben zu machen. Ja, wurde dann aber, glaube ich, einfach nur so runtergeschmissen, ne? Genau, und dann ist, glaube ich, Morrison auf ihn raufgesprungen, ne? Ah ja, genau, er ist dann, John Morrison hat sich dann an diesem Gitter da so ist da so hochgeklettert an dem Gitter und hat sich dann so Crossbody-mäßig fallen gelassen. Ja, ja, das war das. Das war eigentlich so der Move des... Direkt an dem Dach, nicht an dem Dach eines so einer einzelnen Kammer, sondern an dem Dach von dem gesamten Käfig, da der ganz nach oben geklettert ist. Und dann sah das so aus und Sheamus stand unten und dann sah das eigentlich so aus, als wenn er irgendwie sowas mit Drehung machen wollte. Aber die Drehung ist nicht so richtig rausgekommen und dann ist er im Prinzip einfach nur vom Dach quasi runter und auf Sheamus draufgefallen. Ja. Das war so der Move. Sah trotzdem aber ganz nett aus. Move des Matches. Ja, klar. CM Punk eliminiert John Morrison via GTS. Ja, CM Punk sieht ziemlich gut aus in dem Match. Wenn ich mich erinnere an die Elimination Chamber damals bei December to Dismember, die wollen wir ja nächste Woche besprechen. Aha. Also die ganze Veranstaltung. Aha. Und da haben sie ja den großen Fehler gemacht. Einer der Gründe, weshalb die so Murks ist, aber CM Punk damals gerade neu. Bei ECW. Stark bejubelt, also ich kann mich noch dran erinnern, auch als er nur in der Kammer stand, gab es große CM Punk-Fans. Ist er gleich als erster irgendwie rausgeschmissen worden aus der Kammer. Ja. Ich entschuldige mich sehr für meinen Husten. So, in dem Match gab es dann auf jeden Fall, ja, CM Punk hat John Morrison via GTS eliminiert und wurde dann direkt hinterrücks von John Cena in den AA genommen und danach dann auch eliminiert nach 33 Minuten und 11. Ja. Cena gewonnen. Das fand ich jetzt nicht so dolle. Nee, das wusste man vorher auch schon, ne? Das ist das, man wusste im Prinzip doch, ich bin mal gespannt, wie unsere Tipps ausgegangen ist, weil man wusste doch von den großen Matches ziemlich genau, wie es ausgehen wird. Ja, ich hatte so ein paar Risikotipps, dadurch ist es bei mir ein bisschen runtergegangen. Letztlich muss man aber schon sagen, es gab jetzt wie viele Matches? 5? Nee, das kann ja nicht. Ja. Warte mal. Hast du nicht irgendwo zwischendurch ein Teaser-Match vergessen? War das dieses Four Corners oder war das der? Nee, es gab kein Dieben-Match. 1, 2, 3, 4, 5 Matches gab es wirklich nur. Hä? 1, 2, 3, nee, das kann ja nicht sein. 1, 2, 3. Du hast Rio, dann die Elimination Chamber. Nee, wirklich 5 Matches. Du hast ein Elimination Chamber, du hast ein Dieben-Match vergessen. Nein, ich habe hier die Ergebnisse offen. Es gab kein Dieben-Match. Aber es waren noch nicht nur 4 Matches. 5. Kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also ich habe hier die Ergebnisse im Internet ja auch offen. Das fünfte. 2 Elimination Chamber, dann Alberto Del Rio und das Tag Team Match. Was war denn das fünfte? Achso, Jerry Lawler, klar. So, auf jeden Fall, was gibst du dem Main Event für eine Wertung? Das ist recht. 4-1-4-1 Sterne. 3-3-4 von mir und mein Match of the Night. Ich muss das gerade nochmal nachgucken, ob das so richtig ist, was wir hier getippt haben und was da rausgekommen ist. Hat mir ein bisschen besser noch gefallen. Warte, Del Rio hat den Opener gewonnen. The Core hat die Tag Team Title gewonnen. Miz hat das Match gewonnen. Edge hat das Match gewonnen. Und Cena hat das Match gewonnen. Das ist ja interessant. Okay. So, dann kommt jetzt die Tippspielauswertung. Ich habe 3 Matches richtig getippt. Und deshalb konnte ich das gerade gar nicht so richtig glauben. Ich hatte das ja vorher schon auf den Zettel geschrieben, alles. Ja, Thomas hat doch wirklich alle 5 Matches des Abends richtig getippt. Damit ist unsere insgesamte Tippspiel... Der hat sich mal wieder durchgesetzt. Ja, wir haben jetzt ja unsere ganze Tippspiel-König-Tabelle des ganzen Jahres. Und in dieser ganzen Jahrestabelle unserer Tippspiele steht es jetzt 7-9 für dich. Also 9-7. Ja, genau. Ja, Mirko, das wirst du wohl nicht mal aufholen können. Doch, natürlich. Willst du nicht freiwillig schon, dass die Jahreswertung aufgeben? Ach Quatsch, es waren Damit gerade hätte ich zwei mal Pay-Per-Views. zwei Triple-A-Margen. Nee, es waren gerade zwei Pay-Per-Views. Ich soll also nächsten Monat tippen wie auch wieder TNA, ne? Nee, das können wir ja nicht machen. Das hast du ja abgeschafft. Nee, wenn ich möchte, machen wir das gern. Nur, also TNA tippen wir nur, wenn du glaubhaft vorher versichern kannst, dass du sämtliche Weeklies geguckt hast. Okay, dann werde ich heute Abend noch TNA Impact gucken. Ja. Zu TNA Impact gab es einen schönen Kommentar von Dave Meltzer im Wrestling Observer Podcast. Und zwar sind die ja jetzt aus der Impact-Form raus. Oh, jetzt klingst du ja aber ganz. Und waren irgendwie in so einer Halle, wo alles ein bisschen größer ist. Und dann hat Dave Meltzer gesagt, die Sendung hätte ihm besser gefallen als andere Sendungen, weil dadurch, dass sie jetzt für diese ganzen Run-Ins, weil sie in einer größeren Halle sind, dass die einfach länger dauern, können die weniger Blödsinn in so kurzem Zeittakt machen. Das ist ein Kommentar. Ja, schon interessant. Du klingst gerade so ein bisschen verstückelt am Telefon. Das klingt gerade nicht so wirklich schön. Redest du nochmal? 1, 2, Test, Test. Ja, das 1, geht gar 2, nicht. 4, 5, Test, 1, 2. Thomas, wir machen jetzt voll die harte Aktion. Ich werde jetzt auflegen und du rufst nochmal an, denn das klingt gerade wirklich absoluter Mist. Das geht ja nicht. Doch, ich leg jetzt einfach auf und du rufst einfach nochmal an, ja? Ruf du mich doch mal an. Dann nee, wird das noch wird voller zu teuer, draus. dann krieg ich Stress. So, ich leg jetzt einfach mal auf. Weg war er. Ich liebe es. So, weg ist er. Dann fällt das auch nicht so auf, wenn wir so lange telefonieren. So, als nächstes auf dem Programm steht dann auf jeden Fall das Match der Woche. Das hatte Thomas ja letzte Woche ausgesucht und ich habe dann ja diese Woche kurzfristig auch noch ein Match ausgesucht, da ich das fast noch vergessen hätte. Und ich habe das Match der Woche auch erst heute geguckt, aber so. So, da ist er wieder. Läuft die Aufnahme? Ja, du klingst perfekt. Wie immer. Und damit habe ich dir auch jetzt erste Mal deinen Wunsch in Erfüllung gebracht, dass die Aufnahme läuft, wenn du anrufst. Jetzt hab ich schon Thomas Glück gehabt, fragt, dass ich mich. jedes Mal, wenn ich anrufe, ist das Erste, was Thomas fragt, läuft die Aufnahme? Und ich muss jedes Mal Nein sagen. Ich hab's geschafft. Du hast ja gerade Ja gesagt. Bist du zufrieden, Thomas? Ja, also, das ist wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Ja, das wollte ich hören. So, ich habe den Zuhörern schon gesagt, dass das Match der Woche, was du letzte Woche ausgesucht hast, als nächstes auf dem Plan steht. Jetzt machen wir noch nicht die Weekly, sondern jetzt gehen wir zurück zum Match der Woche. Das ist ja heute ein bisschen durcheinander alles. Ja, wir hätten das zum Beginn machen sollen, aber wir haben es vergessen. So, dann gab es ja, Thomas hatte ausgesucht, The Rock gegen Goldberg. Ich glaube, das war von Backlash 2003, wenn ich da richtig in Erinnerung. Ist das? Ja, korrekt. Okay, ich habe mir dazu keine Notizen gemacht, denn ich habe das auf YouTube geguckt. Schreiben oder was? Deshalb das denn nicht. Ich fühle mich sehr blöd, wenn ich da vor YouTube sitze, das Match in drei Teilen sitze und mir dabei Notizen mache. Nee. Wie in drei Teilen musstest du das gucken? Ja, das war ja so lang. Ne, lang war es nicht wirklich, aber. Das ging 13 Minuten und 4 Sekunden. Ja, also ich habe die Zeit sogar gestoppt, ehrlich gesagt. Und was ist bei dir rausgekommen? Warte, ganz kurz eben. So, hier sind die Notizen. Auf dem iPod habe ich noch die Zeitung gestoppt. So. 13 Minuten 7. Was hattest du? 13:04, also dann stimmt das ungefähr. Ja, meinst du? Hast du die Vorgeschichte denn gewusst? Nee, also bei mir gab es davor gab es nur ein Interview mit The Rock bei mir in meiner Version. Allerdings kein Video davor, was irgendeine Vorgeschichte erzählt hätte. Also kannst du dann jetzt einmal anfangen. Also es gab ja die Vorgeschichte, dass The Rock 2003 zurückgekommen ist. Und es gab ja, wie war denn das? Es gab ja das Match gegen Hulk Hogan bei WrestleMania, aber das war nicht 2003, das war glaube ich 2002, oder? Ich bin mir Keine gar nicht Ahnung. ganz sicher. Also ich meine schon, bei Judgment Day 2002 gab es das Match, glaube ich, auch und das war so ein schreckliches. Nee, das war gegen Undertaker, Hulk Hogan gegen Bei Undertaker. Judgment Day gab es sozusagen Hogan gegen Undertaker, das war so schrecklich, das haben wir mal irgendwo zusammengeguckt. Die DVD hattest du dir mal, glaube ich, in Köln im Saturn gekauft. Das kann sein, aber es gab einmal das Match zwischen The Rock und Hulk Hogan, wo The Rock zurückkam, eigentlich als Babyface. Hulk Hogan war dann zurück in der WWE mit seinem NWO-Gimmick. Und dann gab es bei einer WrestleMania irgendwie Icon gegen Icon. oder Icon gegen Legend, Hulk Hogan gegen The Rock. Ich glaube, man sagt da eher Icon. Und Hulk Hogan sollte Heel sein, aber das Publikum auf einmal bei WrestleMania drehte sich dann. Und das war dann erst so Hälfte Hälfte und Hulk Hogan wurde sehr bejubelt im Prinzip und das war im Prinzip dann schon im Prinzip wieder ein Babyface-Turn, der da stattgefunden hat während des Matches. Obwohl Hulk Hogan am Ende das Match verloren hat. Am Ende haben dann die beiden zusammen da gepostet im Ring. Dann gab's und dann am nächsten, in der nächsten War, da fand dann wirklich der Heel-Turn von The Rock statt. Da hat The Rock dann ein Promo gehalten, dass die Leute bei WrestleMania sich auf einmal gegen ihn gewandt haben hätten. Und er sei sowieso als Filmstar viel zu gut für die Leute. Und also da ist er dann wirklich zum Heel geworden. Und dann gab es nochmal ein zweites Match gegen Hulk Hogan. Und dann gab es irgendwann bei einer dieser Raw-Sendungen, ist The Rock hingegangen und hat gesagt, ich habe jetzt alles gemacht, ich habe alle besiegt, ich höre jetzt wieder auf. Ihr habt mich sowieso alle nicht verdient. Und dann kam Goldberg rein von der WCW und mit seiner Catchphrase und sagte Rock, naja, Rock, alle hast du nicht besiegt, mich hast du nicht besiegt und you're next, sagt er dann. Und die Idee war im Prinzip Goldberg als Babyface und Rock als Heel für das Match. Das war die Vorgeschichte. Ja, also bei The Rock war die Meinung sehr geteilt. Es gab einige Leute, die weiterhin gejubelt haben, allerdings größtenteils waren die Leute schon mal auf Goldbergs Seite. Beziehungsweise auf jeden Fall gegen The Rock. Ja, also wie du gesagt hast, es waren auch gemischte Reaktionen. Ich bin mir nicht sicher, an einigen Stellen konnte man fast denken, es war 50-50, aber letztlich, glaube ich, waren doch mehr auf Goldbergs Seite. Ja, am Ende des Matches nicht mehr. Also es war schon so, man hat gemerkt, dass Goldberg als der WCW-Star war und dass viele Fans, die da waren, weil wahrscheinlich nur, weil er von der WCW kam und The Rock von WWE, dass die deshalb eher auf Seiten von The Rock waren und weniger auf Seiten von Goldberg. Und am Ende des Matches, als Goldberg dann überragend gewonnen hat, hatte ich auch den Eindruck, dass die Leute damit nicht wirklich zufrieden waren. Mhm. Also Goldberg hat am Ende irgendwie zwei Spears und diesen Jackhammer gezeigt und hat damit nach 13 Minuten The Rock eindeutig besiegt. War aber kein besonders gutes Match. Es war ein Match, das setzte auf jeden Fall viel auf Reaktion, als es halt diesen Stare dann am Anfang gab und als Goldberg dann anfangs The Rock da einfach mal aus dem Ring geschmissen hat und The Rock da total empört drüber war und The Rock dann auch nicht ganz fair gespielt hat, ja, als der Ref nicht so gut aufgepasst hat, beziehungsweise als er den Ref, glaube ich, vorher einfach weggeschubst hatte, ihm da mal einen kleinen Tritt zwischen die Beine verpasst und solche Dinge. Also ich muss sagen, mir hat es ganz okay gefallen. Es war ein lockeres Match. Ich hatte ja 13:07 hatte ich. Ja, hatte ich ja vorher noch nie gesehen. Also davon her hat mir das durchaus gefallen. Ja, so 3 Sterne würde ich dem geben. Also als Main Event fand ich es ein bisschen enttäuschend. Ich habe dem auch 3 Sterne gegeben, aber für ein Main Event finde ich das eigentlich zu wenig. Da erwarte ich eigentlich dann noch ein bisschen mehr. Ich fand es auch dann dafür zu kurz. Ich fand auch, wie du gesagt hast, so wenn die immer die Publikumsreaktion provoziert haben, das haben die gut gemacht. Also da konnte man schon merken, dass das beides Kämpfer mit großem Charisma sind. Aber das Wrestling selber, das war halt im Wesentlichen nur Power-Moves und technisch war das halt eigentlich gar nichts. Von daher war das dann nicht so gut, wie man hätte sich wünschen können. Ja, das stimmt, aber dadurch, dass ich das noch nie gesehen hatte, also als Main-Event für eine Veranstaltung heutzutage, würde ich jetzt wahrscheinlich auch sagen, das war jetzt aber nicht so dolle, aber da ich das ja jetzt aus dem Zusammenhang einfach rausgesehen habe, fand ich es ganz in Ordnung. 3 Sterne war nett. Habe ich nicht bereut zu gucken, sagen wir es so. Ja, und das passt ja jetzt auch zu WrestleMania, weil da gab es ja dann den Bezug mit The Rock. Genau. Was hast du denn eigentlich als Match für nächste Woche ausgesucht? Muss man jetzt mal was zu schreiben. Ja, ich nehme die DVD gerade hier noch raus. Ich weiß nicht ob du es auf DVD hast, aber ich habe ansonsten das auch in guter Qualität bei YouTube gefunden. Da könntest du es dann auch gucken. Illegale Sachen gucke ich nicht. Nee, ich habe dieses Match hier auch auf YouTube geguckt. Das geht dann wohl. So, ja. Mein Match ist von WrestleMania 9. WrestleMania 9, das war ja in dieser offenen Arena, als alle so ein bisschen auf Cleopatra und Co. Jim genau. Ross mit einer Toga. Genau. Ja, welches Match da? Direkt der Opener um den Intercontinental Title von WrestleMania 9, Shawn Michaels gegen Tatanka. Das ist Shawn Michaels damals noch zusammen mit der, wie heißt die Managerin? Queen Cherry. Ja. Shawn Michaels gegen Tatanka. Und wie war denn das? Shawn Michaels Heel. Ach ja, du hast ja das WrestleMania Komplett-Set. War da nicht der Heel-Turn von Tatanka? Das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich muss es ja auch erst nochmal gucken. Das habe ich auf jeden Fall auf DVD. Ich habe ja die WrestleMania-Box. Wollte ich ja gerade sagen. Das ist ja ganz praktisch. Da kann man ja immer zugreifen. Genau. Also die WrestleMania-Box ist auch durchaus lohnenswert. Mich würde stören, dass es da so... Da könnte der WWE im Prinzip, wenn WrestleMania 30 in 3 Jahren ist, nochmal eine Neuauflage machen. Ja, mich stört das so ein bisschen. Also sollten sie das so machen, dass man sozusagen die letzten 5 auch einzeln rausbringt, dass man die quasi nachkaufen kann. Mich stört das, würde das so ein bisschen stören. Ansonsten würde ich mir so bestimmte WrestleManias, WrestleMania 17 und so nochmal auf DVD kaufen, diese ausblenden. Die sind halt, ich habe da so einige Matches auf DVD, zum Beispiel WrestleMania 17, da sind die Ausblendungen total gemacht, total schnell und total unschön gemacht. Da macht das Gucken nicht so allzu viel Spaß. Ja, das ist schade, deshalb habe ich da auch noch. Da habe ich ja teilweise. Ja, du hast die Original-DVD. Ja, du hast die Original-DVD von WrestleMania 17, aber die bekommt man so ja schlecht. Die habe ich dann auch nicht verkauft, obwohl ich ja die Box habe und dann im Prinzip ja die Veranstaltung doppelt, aber weil ich das dann lieber im Original ohne die Ausblendung gucke. Ja, das kann ich mir wohl vorstellen. Na denn, das auf jeden Fall dann. Habe ich mir notiert, hast du, glaube ich, ein gutes Match ausgesucht. Ich glaube, das war ganz gut. Ja, das habe ich auch so in Erinnerung und deshalb denke ich auch, dass es ganz gut ist. Ich wollte vor allem auf jeden Fall und so weiter mal wieder ein Match nehmen, was keine Stipulation, kein Gimmick in sich hatte. Das haben wir ja jetzt oft genug gemacht. Du hast ja jetzt ja schon das Muster gebrochen und da wollte ich dann doch weitermachen. Wir sind ja hier nicht TNA. Genau. Aber kannst du schon mal, ich würde an deiner Stelle mich schon mal darauf vorbereiten, dass in der nächsten Woche ein Match von December to Dismember besprochen wird. Oh, da kann man vieles aussuchen. Ich hoffe... Da muss ich mich ja nicht vorbereiten, weil das habe ich ja erst vollständig geguckt, weil wir das ja hier in der Sendung besprechen wollen. Ja. Mal sehen, welches Match du nimmst. Mal sehen. Oder war das jetzt ein Swerve? Man weiß es nicht. Man wird es aber in der nächsten Woche herausfinden. Okay, dann finden wir es in der nächsten Woche heraus. So, Raw vom 28. Februar 2011 aus der HSBC Arena in Buffalo, New York. Ist das jetzt die letzte Raw oder ist das die davor noch? Ja, das ist jetzt die letzte Raw, ne? Die letzte aktuelle Raw-Ausgabe. Okay, das heißt die davor, die wir verpasst haben wegen der einen Woche, das machen wir jetzt nicht nochmal, ne? Ich bespreche heute mit Sicherheit nicht 4 Weekly-Sendungen. Alles, aber nicht das. Ich überlege gerade, fangen wir mit dieser Woche an. Dann finden wir das schon raus. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was alles war. Ich auch nicht. Das ist ja das Schöne. Hast du die Notizen gemacht? Nee. Raw diese Woche beginnt auf jeden Fall mit Triple H. Das ist ja super. Mit Triple H, der reinkommt. In Top-Straßenkleidung. Da müssen wir uns aber mal drüber unterhalten, über das Promo. Ja, da gab es ja auch einige Meinungen, die dann Backstage da aufkamen. Ein Wunder. Doch, ich fand das nicht weiter schlimm. Ja, und Triple H... Wenn er sagt, die taugen alle nicht, die Wrestler... Ja, das hat er ja so nicht gesagt. Sind ...und Undertaker und ich sind die einzigen, die noch was taugen. Nein, das hat er so nicht gesagt. Dann hat er mir ja das Match und... Nein, das hat er so nicht gesagt. Danach sind sie halt weg und... Ja, im Lockerroom sind ja dann nur noch Partner. Nee, das hat er so nicht gesagt. Ja, der hat es schon gesagt. Nee, er hat gesagt, dass... Dass die letzte Herausforderung ist, die ja noch nicht, die noch vor ihm steht. Das heißt ja nicht, dass alles andere Pappnasen sind, aber er hat gegen einen John Cena hat er halt schon eine Fehde gehabt. Also ist der jetzt weg vom Fenster, sagt halt für ihn. Ja, aber Undertaker hat ja gegen John Cena noch keine Fehde gehabt. Ja, da wurde jetzt gar nicht von gesprochen. Triple H hat da von sich geredet. Nee, aber Triple H hat ja auch gesagt, und Undertaker, wenn du ehrlich bist, auch für dich ist da hinten im Lockerroom keine Herausforderung mehr. Also John Cena ist keine Herausforderung für Undertaker. Ach, man will da halt das Match aufbauen. Man muss halt auch nicht so, so, also so genau muss man es nicht nehmen. Man will halt einfach dieses Match aufbauen als besonders witzig. Ich nehme das schon sehr genau. Ja, ich merke das schon. Da bist du aber bei WWE und beim Wrestling absolut falsch damit. Andere Leute nehmen das eh nicht ernst. Zum Beispiel die Wrestler, die da im Hintergrund stehen und die sich da sehr gefreut haben, dass sie so runtergeputzt worden sind. Tja, also außer John Cena vielleicht wüsste ich jetzt keinen, der da Grund zu hätte. Und auch John Cena, das ist eigentlich ist Quatsch. Naja. Ich würde sagen, wenn alle Wrestler, die da hinten sind, haben da einen Grund für. Nee, das würde ich Ich mal halte nicht alle behaupten. grundsätzlich als keine Herausforderung. Also speziell so jemand wie The Miz, da würde ich mich doch ärgern. Da Also ich sagen sie alle glaube, mit. ich halte es für sehr unmöglich und unrecht und so, dass jetzt zum Beispiel ein Santino Marella Backstage stand und dachte, ach, ich bin keine Herausforderung für Triple H, das kann ja nicht sein. Das, oder auch ein Mark Henry, ach, das kann ja nicht sein. Ich keine Herausforderung, was? Das heißt, du stimmst Triple H eigentlich zu, dass in dem Lockerroom von WWE nur noch Pappnasen sind, die eh keine Herausforderung sind. Dann braucht man WWE ja eigentlich noch gar nicht mehr gucken. Nee, das hat er ja nicht gesagt, so. Naja, aber so klingt das gerade, wie du das interpretierst. Nein, aber ich meine, ein Santino Marella, ein Mark Henry, das ist ein ganz anderer Level. Das Und er heißt, stellt sich auch eigentlich nicht hin und sagt, muss man bei oh. den Leuten, die heute bei der WWE sind, gar nicht mehr gucken, weil die auf dem Level von Undertaker und Triple H sowieso nicht sind. Nein, nein, nein. Dann Aber gelaufen. ich rede von Leuten wie einem Mark Dann Henry. braucht man nicht mehr gucken. Ich rede von Leuten wie einem Mark Henry und einem Santino Marella. Ich meine, es gibt Was heutzutage auch Leute, die auf einem ganz anderen Level sind, wie zum Beispiel The Miz. Aber ich habe extra natürlich Leute wie Santino Marella genannt, weil du meinst der ganze Locker-Room. Deshalb habe ich die Leute aufgezählt, die mit Sicherheit nicht auf diesem Level sind und da mit Sicherheit auch nicht mehr hinkommen werden. Genau, aber The Miz ist ja auch gemeint gewesen, weil der gehört ja auch zum Locker-Room. Der ist auch nicht auf dem Niveau. Jein. Miss ist aber irgendwie unpassend, würde ich mal behaupten, in diese Wie Situation. unpassend. Ich weiß nicht, Miss ist noch nicht so weit. Der ist vielleicht in 5 Jahren eine entsprechende Herausforderung. Hatten Triple H und Edge die an doch, ja doch, die hatten schon mal Fehde. Doch, da bin ich mir recht sicher. Ich kann mich nicht erinnern. Na, da müssen wir rausfinden. So, Google, mein liebes Google. Ne, das kann man, glaube ich, bei YouTube ganz gut gucken. So. Triple H gegen Edge. Ja. Naja, das gab's alles schon. Das gab es schon einige Male. Viel auch in Dreierkombinationen, aber das ist alles bekannt. Naja, aber gut, wir wissen ja jetzt, dass es bei der WWE im Prinzip keine, nach dem Match dann keine wirklich großartigen Wrestler mehr gibt. Das wurde ja nie Da gesagt. gucken wir halt WrestleMania noch und dann ist halt vorbei. Ja, das wurde ja so nie gesagt. So, Triple H zählt seine ganzen Erfolge auf. Mit Shawn Michaels hat er die DX gegründet, mit Ric Flair Revolution, Evolution. Er wurde Haben die geliebt. Leute alle ganz laut Wu gesagt und umgeschaltet auf Impact? Ja. Das hat mich gewundert, dass er Ric Flair erwähnt hat. Also diese Vorstellung, er nennt Ric Flair und dann alle Wu und auf Impact umgestellt, die ist schon sehr nett. Ja, klar. Ich muss mir gerade mal vorstellen, wie der Amerikaner da vorm Fernseher sitzt mit Tüte Chips in der Hand und Fernbedienung. Und dann kommt, Hast du auch eine Tüte Chips in der Hand, während du die Sendung aufnimmst? Nee, also ich habe hier jetzt gerade. Doch, doch, ich habe hier eine Pringles, habe ich. Ich esse jetzt mal plakativ ein Pringles. Hot and spicy. Das ist nicht zu scharf. Ah. Du musst zu viel Wasser trinken. Nee, Pringles sind nicht wirklich scharf. Ja, steht drauf, das ist so eine Pseudo-Schärfe. Das Wrestling wurde in dem Zeitartikel übrigens auch als Pseudo-Sport bezeichnet. Ja, ist ja auch so, ne? Es Naja. ist ja auch Sports Entertainment und nicht Sport. Sportliche Unterhaltung. Ja, aber Pseudo-Sport, das klingt auch so wieder so lächerlich. Ne, Pseudo-Sport ist Und einfach eine Sportart, das haben sie aber auch da geschrieben, wo das Ergebnis vorher abgemacht wird und wo nicht sozusagen das Ergebnis offen ist. ja, aber dieses Wort Pseudo, das zieht das schon wieder so ein. Ach, Egal. So, Nee. Nee, das kann man nicht sagen. Das war schon okay. Triple H, der wurde geliebt und auch gehasst. Er besiegte Icons, Legenden und Unsterbliche und das alles in den letzten 16 Jahren. Er hat sich alle aus dem Weg geräumt, bis auf einen The Deadman. The Undertaker. Der tote Mann. Wenn man so die Namen übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche, dann klingt das ziemlich albern. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das bei den Amerikanern ankommt, wenn man immer sagt, der tote Mann. Ich habe gegen alle gewonnen, nur noch nicht gegen den toten Mann. Ja, das ist ein Gedanke, den hatte ich auch schon oft mal. Aber ich glaube, das ist für die Amerikaner nicht so schlimm. Sonst würde man sich ja in Amerika nicht so viele englische Spitznamen geben. Das hätte dann ja nicht viel Sinn. Du meinst, sie würden sonst mehr Deutsche geben? Nein, aber das irgendwie, nee, das kann ja Wollte nicht das eigentlich sein. sagen, mehr so dumme oder so seltsame? Nicht dumm, sondern seltsam. Ja, halt eher so, ja, nicht halt direkt Deadman, sondern irgendwas mit so reingepackt, dass man nur, wenn man nochmal drüber nachdenkt, weiß, ach, das ist davon abgeleitet und so. Weil wenn das für die wirklich so schlimm wäre, dann, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, die Wrestling-Fans sind ja jetzt in der Regel auch nicht nur die Helden. Da sind ja schon einige dabei, die auch ein bisschen unterbelichtet sind. Man darf das nicht vergessen, die Leute im Internet, die ja schon ein bisschen intelligenter sind, sind am Ende des Tages dann halt doch eine Minderheit. Die meisten sind halt tatsächlich die du da angesprochen hast, die Amerikaner, die zu Hause auf der Couch sitzen, montags anschalten mit der Chipstüte in der Hand. Aber die gucken ja nicht irgendwie im Internet sich den Wrestling Observer oder sowas dann an. Ach, Amerikaner mit ihrer Chipstüte in der Hand beim Gucken, das ist ja jetzt nicht unbedingt negativ. Das war jetzt auch gar nicht negativ gemeint, ehrlich gesagt. Nee, das sollte gar nicht. Also, ich meine, wenn ich WrestleMania gucke oder die Pay-Per-Views, dann habe ich auch gerne irgendwie was zum Knabbern in der Hand. Das ist ja jetzt nicht negativ. Bist du denn schon dicker geworden? Nee, gar nicht. Weil du jetzt die ganze Woche ja zu Hause warst, da hast du ja die ganze Zeit dann mit Chipstüte in der Hand Fernsehen geguckt. Nee, ich habe, als ich krank war, kaum gegessen, denn da hatte ich nicht wirklich viel Hunger. Achso, das ist ja gut. Da ist ja, dann bist du ja auch nicht dicker geworden. Generell nicht. So, Thomas, du kannst dich an das Promo so gut erinnern. Erzähl du doch mal ein bisschen weiter. Hey, du hast ja jetzt schon alles erzählt. Triple H hat gesagt, er sei der Beste. Der Einzige, den er noch nicht besiegt hat, ist der Undertaker. Und gegen andere will er sowieso nicht mehr kämpfen in der WWE, weil die anderen, das sind alles Pappnasen. Die können sowieso nichts. Das hat er so nie gesagt. Naja, nee, auf Triple H hat auch gehört, dass der Undertaker. Jetzt möchte er deshalb gegen den Undertaker bei WrestleMania antreten, um den Streak von dem Undertaker zu besiegen. Und wenn er nämlich den Undertaker bei WrestleMania besiegt, dann wird der Undertaker sterben. Und wenn er das nicht schafft, dann würde Triple H bei dem Versuch, ihn zu besiegen, sterben. Also ohne dass er es gesagt hat, das wird dann wohl nächste Woche oder übernächste Woche gesagt, wird es am Ende so sein, dass er bei WrestleMania Undertaker seinen Streak halt auf dem Spiel steht und Triple H wird seine Karriere aufs Spiel setzen. Wenn er ihn nicht besiegt, wird er seine Karriere beenden. Und er erzählt wohl in der WWE ziemlich viel, dass er dieses Jahr seine Karriere tatsächlich auch beenden möchte. Gerüchten zufolge soll es bei dem Match bei WrestleMania aber wohl doch nur um die Streak gehen und nicht um die Karriere von Triple H. Meinst du? Ich habe nur die Gerüchte gelesen. Also vom Promo her, als er so gesagt hat, I will die oder I will die trying, dachte ich dann, dass er mit diesem Sterben quasi sein Karriereende meint. Dachte ich auch. Ich habe dieses Gericht ja danach gelesen. Naja, Vielleicht Undertaker wird ja jetzt weil jetzt übrigens alle in Leute den. glauben, dass das so passieren wird, vielleicht hat dann WWE gesagt, dann machen wir es nicht. Das machen sie ja auch öfter mal, weil sie sich dann quasi in ihrem Plan ertappt fühlen. Dann Ja, ist ändern sie den richtig. Plan ganz gerne nochmal. Undertaker wird in diesen Promo-Videos zu WrestleMania jetzt auch immer als The Last Outlaw angepriesen. Ne? Ja, das passt ja auch ein bisschen zusammen zu dieser neuen Musik mit von Johnny Cash. Ja, das stimmt, die gab es bei SmackDown. Undertaker kam bei SmackDown zu Ain't No Grave von Johnny Cash raus und ich dachte nur, oh, super. Hoffentlich lassen sie das so. Ich liebe den Song sowieso und der passte perfekt. Ich hoffe echt, man lässt es so. Ja, ich finde den auch ganz gut. Es könnte sein, dass einige Fans sagen, die machen ja dann kurz bevor der Johnny Cash-Song kommt, diese Glocken. Ich hoffe, dass das dann reicht und dass die Fans nicht sagen, nee, das wollen wir nicht, wir wollen das alte Stück. Das, was halt die Leute kennen. finde das super. Also das ist auch von der, der Song ist von der Atmosphäre auf einfach perfekt. Das passt da so. Ja, das passt auch vom vom Text und so, passt das auch ganz. Ja, ja, eben. Das ist wie geschrieben dazu. Ja. Also ich und Johnny Cash ist sowieso super. Ja, ja, das Album war auch sehr gut. Also ich hoffe sowieso, dass ich hoffe ganz stark, dass Undertaker bei WrestleMania mit Ain't No Grave rauskommt. So, was ist noch Wichtiges passiert bei Raw? Evan Bourne hatte seine Rückkehr und wurde, hat King Sheamus ganz schnell besiegt. Ja, du musst vorher noch sagen, es gab ja das Segment. Ach ja, King Sheamus kam direkt im Anschluss von der Triple H Promo. Triple H wollte gerade fertig machen, da kam dann Sheamus raus und ist direkt in den Ring gestürmt, aber Triple H hat genau das gemacht, wo ich gehofft hatte, dass sie das nicht machen. Er hat Sheamus schnell abgefertigt und dann gab es noch den Pedigree durchs Kommentatorenpult. Ja. Also dieser Mann, der letztes Jahr bei WrestleMania... Das hat gerade so geklappt. Das Pult hat ein bisschen früh nachgegeben, aber die haben es noch gut hingekriegt. Es sah sehr gut aus, also vor allem dann noch mit dem WrestleMania-Sign im Hintergrund. Das war ja entsprechend repariert. Ja. Da gibt es eine ganz schöne Stelle. Ich lese ja jetzt auch das Buch von dem Chris Jericho. Mhm. Da gibt es eine ganz schöne Stelle, wo Chris Jericho beschreibt, dass er ein Match gegen Triple H hatte, wo es auch diese Szene mit dem Kommentatorenpult gab. Und dann wurde vorher für die ganzen Wrestler im Hintergrund dann noch ein Zettel aufgehängt. Passt bloß auf, dass ihr nicht in die Nähe von dem Kommentatorenpult kommt, denn das ist entsprechend vorbereitet. Nicht, dass schon vor dem Main Event einkracht. Und die dämliche China, mit der Chris Jericho auch eine sehr unangenehme Fehde machen musste. Die hatte vorher irgendwie ein Match gegen jemand anderen und die sind dann natürlich trotzdem in die Nähe gekommen und da ist das Pult dann eingekracht und dass sie das Ende zwischen Triple H und Jericho dann doch verändern mussten. Sehr schönes Buch bisher. Ja, glaube ich wohl. Das muss ich mir dann auch mal bestellen. Ich weiß nicht, letztes Mal, als ich bei Amazon geguckt habe, war es noch nicht auf Lager. Ich werde gerade mal live gucken, ob es jetzt auf Lager ist. Dann könnte man sich mal das Büchlein bestellen. Undisputed. Da kann man sich mal das Büchlein bestellen. Das Büchlein bestellen. Tralalala. Oh, ja, es ist auf Lager. Tralalala. Nur noch 6 Stück auf Lager. So, dann werde ich mir das... Fahr doch mal zum Lager einfach hin. Nee, ich werde mir das gerade mal zum Montag bestellen. Dann kommt es Montag an. Ja, das glaube ich nicht. Doch, wir haben Premium-Versand. Ich auch. Nee, wir haben wirklich Premium-Versand. Wenn ich es jetzt... Ach nee, ich habe auch, ich bestelle ja auch viel. Ich habe auch dieses, weil schon eine ganze Weile... Ja, dieses für das ganze Jahr, also wenn das ich... Das lohnt sich ja über das Jahr. Ja, eben, wenn ich ja, genau, das haben wir nämlich auch. Wenn ich es jetzt noch bis 6:30 bestelle, dann kommt es auch wirklich Montag an. Ja. Das heißt, das kostet 19,90, das ist ein bisschen teurer, aber dann machen wir mal. Das ist ein schönes gebundenes Buch mit innen da diesem Vorteil drin, nehme ich an, das ist ganz gut. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es ja weiterverkaufen. Das so, ist bestellt. Ist bestellt. Da kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Naja, auf jeden Fall dann. Und dann kam Evan Bourne rein, nachdem Sheamus da auf dem Tisch fertig gemacht wurde. Ja, und wie der Raw GM sie dann meldete, gab es dann auch direkt das Match und Evan Bourne hat schnell gewonnen. Via Airborne. Also das weiß ich jetzt auch nicht, was man mit Sheamus, das wirkt ja schon fast so schlimm wie mit Jack Swagger. Wobei Jack Swagger jetzt ja wieder auf dem kurzzeitigen, denke ich mal, Trip nach oben ist. Ja, ist ganz interessant, weil hinter den Kulissen soll Sheamus sich ganz gut wieder mit Triple H verstanden haben und sollen da wohl ziemlich viel zusammengehockt haben und ist ja fast so ein bisschen ein Kumpel von Triple H. Aber zusammengehockt haben? Ja, ja. Okay. Aber es muss wohl in dem Team von den Kreativen jemanden geben, der dann irgendwann gesagt hat, na, so gut ist der Shame, wie wir dachten, ist der Shame es doch nicht. Und seitdem ist da irgendwie sein Absturz. Ich bin mal gespannt, ob jetzt dadurch, dass Triple H dann doch mal wieder direkt auch mit einsteigt in die Sendung, ob er wieder sagt, hier, mit dem müsste doch mehr machen. Ich weiß es noch nicht. So, zurück aus der Werbung. Wir sehen Michael Cole und Jerry Lawler am Ring, beziehungsweise Jerry Lawler wird dann in den Ring gebittet und Michael Cole will nun vorstellen, wen er dann in seiner Ecke bei WrestleMania haben wird für das Match, beziehungsweise wer ihn trainieren wird. Und das ist The All-American Jack Swagger, den sehen wir auch mal wieder. Und der stellt sich dann schützend vor Michael Cole. Michael Cole verpasst Lawler eine Ohrfeige. Lawler ist entsprechend wütend, wird dann aber von Jack Swagger abgefangen und direkt in den Ankle-Lock genommen. Und liegt dann letztlich K.O. am Boden und Jack Swagger und Michael Cole stehen feiernd drüber. Ja, Michael Eine Cole sehr, sehr, sehr gute Promo, finde ich. Hat das sehr, sehr gut aufgebaut. Ich habe ja sowieso schon gesagt, seit dieser Raw ist meine Vorfreude auf WrestleMania da. Ja, ich finde auch, Michael Cole macht so als Heel seinen Job sehr, sehr gut. Ich frage mich nur, wie wollen die nach WrestleMania das wieder so hinbiegen, dass Michael Cole und Jerry Lawler wieder sozusagen normal miteinander moderieren und Michael Cole wieder raus aus dieser Heel-Rolle kommt. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Da bin ich aber mal gespannt. Das finde ich ein bisschen mysteriös. Es soll wohl in der nächsten Woche der Special Referee angekündigt werden. Ja, genau. Da bin ich auch mal gespannt. Was heißt in der nächsten Woche? Übermorgen. Ja. Hast du da schon eine Ahnung, wer das sein könnte? Also ich weiß nur, dass WWE schon festgelegt hat, wer es ist. Dave Meltzer durfte aber nicht sagen, wer es ist. Und er hat gesagt, das Einzige, was noch nicht feststeht, wie sie es von der Storyline die Person, die sie ausgesucht haben, quasi in die Position bringen. Okay, also ich habe ja hier von Dave Meltzer vom Wrestling Observer schon eine Gerüchten zufolge vollständige WrestleMania-Card, die vielleicht so kommen könnte. Die Und können wir nachher mal durchgehen, aber lass ja, uns da gibt mal es die ja auch, Raw-Sendung zu Ende machen. da gibt es ja auch schon ein Special Referee. So. Ja, wen hat er da denn genannt als Special Referee? Stone Cold Steve Austin. Ah ja, das kann sein, dass er dann doch jetzt das rausgelassen hat. So. Das würde ja auch Sinn machen, weil der ist ja am Montag auch. Da, um Tough Enough zu umwerben, ja, genau. Tough Enough ist übrigens auch etwas, wo ich mich sehr drauf freue. Das wird dann ja debütieren, beziehungsweise returnen, die Nacht nach WrestleMania, nach Raw. Ja, also mich persönlich interessiert Ultimate Fighter mit Brock Lesnar mehr als Tough Enough, aber ich werde mir, glaube ich, auch beides angucken. Läuft Ultimate Fighter mit Brock Lesnar schon die Staffel? Nee, oder? Nee, gibt's noch nicht. Die wird dann auch kurz danach, glaube ich, anfangen. Weil die interessiert mich dann natürlich auch. So, dann kam es ein bisschen zu etwas. Oh Gott, jetzt ist es mit der Stimme ganz schlecht. Zu der Fehde zwischen CM Punk und Randy Orton. Da gibt es ja das Match bei WrestleMania, wie festgelegt wurde. Und entsprechend gibt es da jetzt jede Woche ein Match zwischen Randy Orton und einem New Nexus-Mitglied. Und wenn das Nexus-Mitglied gewinnt, darf es bei WrestleMania bei dem Match zwischen den beiden in der Ecke von CM Punk stehen. Ansonsten ist es halt nicht mit bei dem Match. Und Randy Orton konnte hier Michael McGillicuddy via RKO ganz klar besiegen. Der wird also nicht dabei sein bei WrestleMania. Und dann hat er nach dem Match ihm auch noch den Punt verpasst. Genau. So dass jetzt Michael McGillicuddy wirklich auch erstmal weg vom Fenster ist. Und dann gibt es wohl die Idee, dann kommt er erstmal zurück zu Florida Championship Wrestling und kriegt dann wahrscheinlich einen anderen Namen und ein anderes Gimmick und kommt dann später zurück. Und ich hoffe mal, dass bei Michael McGillicuddy, dass sie ihm jetzt den alten Namen Hennig zurückgeben, dass sie auch dann sagen, vernünftig, dass er der Sohn von Kurt Hennig ist. Weil der als Wrestler wirklich aus der Gruppe, also aus beiden, ich nehme jetzt mal Nexus und Core zusammen als eine Gruppe, weil das war ja früher mal eine Gruppe, würde ich sagen, dass Justin Gabriel und McGillicuddy die besten Wrestler sind technisch. Ja, sehe ich auch durchaus so. Ich schätze mal, nächste Woche wird dann Dave Otunga eliminiert und Mason Ryan als letzter wird wahrscheinlich irgendwie unfair gewinnen und dann in der Ecke von CM Punk stehen. So, dann gibt es einen Promo zwischen The Miz und John Cena, wo ich mich nicht mehr richtig dran erinnern kann. Kannst du da noch Erinnerungen aus dem Gehirn bekommen? Ja, ich weiß nur, dass es ein sehr schwaches Promo war, dass es irgendwie die ganze Zeit nur um Humor und Witze ging und dass alle schlechte Witze erzählt haben. Und der Gag sollte eigentlich sein, dass der Ryan, wie heißt er da noch? Alex Riley. Alex Riley, dass er als einziger einen schlechten Witz erzählt und dann Cena mit sagt, was willst du denn mit dem Alex Riley? Also ich weiß gar nicht, was das alles sollte. Es ging auch immer nur noch um diesen Alex Riley. Und das hatte mit dem Championship-Gürtel und Titelmatch eigentlich gar nichts zu tun. Und dann hat The Miz angekündigt, okay, hier, du kämpfst gegen Alex Riley im Steel Cage und wenn Alex Riley gewinnt, dann musst du öffentlich sagen, dass ich der Größte bin. Und wenn Alex Riley verliert, dann wird Alex Riley gekündigt. Ja. Naja, und interessanterweise, der GM meldete sich dann zu Wort, hatte natürlich schon voll durchgeplant, dass es dass diesen Abend ein Steel Cage Match geben wird. Natürlich war der Steel Cage da. Ja, das Ganze im Steel Cage. Das ist dann etwas, was mich aufregt, dass der Steel Cage natürlich schon da hängt. Anstatt das für die nächste Woche zu machen. Ja gut, ihn dann aufzubauen ist natürlich ein bisschen später. Ja, natürlich, aber warum... also ich hatte das vorher auch schon... Recht geben, ja. Ich hatte das vorher auch schon bei einem Blick vermutet, dass da einer hängen könnte. Da hatte das dann wieder vergessen, aber das ist etwas, also die Triple-H-Sprung hatte ich kein Problem mehr, und das ist etwas, das regt mich dann auch auf. Sowas, das hätte man ja auch perfekt für die nächste Woche ankündigen können, um Zuschauer zu ziehen. Das ist ja Steel Cage, gucken alle Leute gerne, da geht's noch was um was. Das wäre perfekt gewesen für Main Event nächste Woche. Ja. So, dann gab es die... War aber dann später eine schlechte Steel Cage-Match, muss man ganz klar sagen. Dann gab es eine Diven Battle Royale, an die ich mich so gar nicht mehr dran erinnern kann. Ja, doch, so ein bisschen. Nikki Bella hat gewonnen. Oder Brie Bella, man weiß es nicht so genau. Genau, es ging, glaube ich, darum, wer wird Nummer 1 Herausforderer. Ja, genau. Von Eve, ne? Und ja, Eve, und dann kommt Eve noch in den Ring, die war gepult und so weiter und so fort. So, dann kommt ein recht gutes The Rock Promo über den Titantron. Man dachte eigentlich, der wäre live da, aber naja. Trotzdem war das sehr, sehr gut. Ja, möchtest du mal erzählen? Er hat reagiert auf den Rap von John Cena von der Vorwoche und hat John Cena wieder mit seinem You Can See Me veralbert und mit seinem Rappen und The Rock hat gesagt, das geht ja wohl gar nicht hier. Wie antwortest du auf meine Promo, indem du mich unrappst? Das ist ja wohl Blödsinn und dann wirfst du mir vor, ich würde das Wrestling nicht mögen und ich hätte das Wrestling verraten. Und dann hat er sehr viel über, also erstmal muss man sagen, hat man ihn in dem Haus da vor so einem Stand gesehen mit seinen Championship-Gürteln. Also das war übrigens Wrestling, die gleiche Szene, wo er auch bei dem letzten Segment, was er mal so aufgenommen hatte, war. Also das muss wohl wirklich in seinem Häuschen sein. Und er hat dann halt so ein bisschen was auch erzählt, dass das Wrestling in seiner Familie ist und das stimmt ja auch und hat da ein bisschen was von erzählt. Also war sehr, sehr gut. Ja, es ist interessant, dass man dass The Rock selbst mit so einem Titantron-Promo-Segment so viel Stimmung ziehen kann. Wobei man natürlich fest davon ausgegangen war, dass er eigentlich wirklich live da ist. Also davon her so ein bisschen Enttäuschung war da auch. Für die Leute in der Halle sicherlich, aber im Prinzip ist das schon ganz gut, dass die WWE ihn jetzt nicht, weil das haben, den Fehler haben sie ja bei Bret Hart gemacht, dass er dann jede Woche da war, dann war das am Ende halt nichts Besonderes mehr. Ja. Also ich würde wirklich sagen, er soll jetzt bis WrestleMania nicht mehr zu Raw kommen. Doch, einmal noch. Am besten die Woche davor. Würde ich nicht machen. Oder zwei davor. Doch, muss nochmal. Würde ich nicht machen. Ich würde bei WrestleMania und dann nochmal direkt die Sendung nach WrestleMania. Nee, also ich würde jetzt noch eine davor, WrestleMania natürlich, und eine danach. Da wollen wir mal gucken, dieses Mal. So, dann kommt noch ein Video-Package zu... dem Match zwischen Undertaker und Triple H, da kommentiert Shawn Michaels ein bisschen. Genau, da sagt, da wird ja wohl jetzt dann vorbereitet, dass Shawn Michaels irgendwie da der Referee wird oder so. Glaube ich nicht. Dann, ich glaube, das macht man nicht. Ja, es ist ein bisschen komisch, ne? Zwei Matches mit Special Referee, aber was wird dann die Rolle von Shawn Michaels? Weil irgendeine Rolle nimmt er doch ein, sonst machen sie doch diese Videos nicht. Ich denke durch ganz wenig. Ich glaube nicht, dass man das macht. Aber ich hoffe, dass man in das Match zwischen Undertaker und Triple H noch eine No-Disqualification-Rule-Klausel-Whatever reinbringt. Und dann kann halt Shawn Michaels zwischendurch mal rauskommen und den Superkick irgendjemanden verpassen. Ja, das könnte man auch machen, das stimmt, hast du recht. Das würde auch passen, er ist ja sowieso am da. Am besten wäre es, wenn man sich wieder so ein bisschen in Richtung des Publikums bewegt und dann... kommt Shawn Michaels halt aus einem Eingang ganz schnell und ihrem Switcher Music und setzt sich dann am besten noch an einen Platz mit seinem Ticket. Ja. So, dann kommt United States Champion Daniel Bryan raus, ist auf dem Weg zum Ring, zu irgendeinem Match wohl, aber wird dann von Miz via Skull Crushing Finale abgefertigt und The Miz sagt, das hätte er getan, weil er es kann. Und er will jetzt, dass das Steel Cage Match als nächstes kommt und das kommt dann ja auch. John Cena gegen Alex Riley Steel Cage Match fand ich ganz in Ordnung. Ich fand's langweilig. Also für ein Steel Cage Match fand ich wirklich schwach. Ich fand, dass beide nicht athletisch genug für diese ganzen Aktionen mit über den Käfig klettern und dann im letzten Moment noch festhalten. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir in der Vorwoche dieses grandiose Steel Cage Match zwischen Bret und Owen Hart gesehen haben, dass ich und da kann er halt einfach nicht mithalten. Ne? Nee, es ging jetzt aber auch nicht so dramatisch um das darum, dass das Es Match war jetzt technisch keine, so es war der jetzt war. eine Katastrophe, aber es hat mich eher gelangweilt und Nee, es ging normalerweise jetzt, aber langweilt es ging bei dem Match natürlich auch gar nicht darum, dass es jetzt technisch das Fantastische war. Es ging halt einfach nur um die Stipulation. Ja, Mist saß während des Matches am Kommentatorenpult, hat ein paar Bilder getwittert und hat fand ich ganz versucht. lustig. War gut. Und das fand ich ganz lustig. Hat versucht zu verhindern, dass John Cena aus dem Käfig kommt. Letztlich versucht er dann die Tür zuzuhalten, als John Cena raus will. Lässt dann letztlich aber nach, als John Cena ein bisschen Druck ausübt und Cena fliegt nach draußen. Genau, und dann wird ihm noch direkt von The Miz das Skull Crushing Finale auf dem Ringboden, nicht auf dem Ringboden, auf dem Hallenboden da draußen verpasst. Genau, und Alex Riley ist dann wohl weg. Oh. Da weiß ich nicht, müsste nächste Woche ja dann irgendwie eine offizielle, dass er gefeuert wird von The Miz oder so. Ich schätze, da machen sie ein Promo draus. Ja, möglich. Kann sein. Meinst du, dass er wirklich gefeuert ist oder wird er auch zurück nach Florida Championship Wrestling geschickt und kommt dann irgendwie wieder zurück? Weiß ja nicht genau, schwer zu sagen. Aber ich weiß nicht, so schlecht hat er das jetzt nicht gemacht. Davon her glaube ich fast nicht, dass der gar nicht mehr so zu sehen ist. Vielleicht kommt er später nochmal wieder. Aber erstmal müssen sie ihn wegmachen, das geht gar nicht anders, ne? Entschuldigung fürs Husten, es geht nicht anders. Ja, meine Stimme fängt auch schon so ein bisschen an zu kratzen. Ja, also bei mir merke ich das schon ganze Zeit. So, SmackDown aus der Quicken-Loans Arena in Cleveland, Ohio. Ausstrahlung war am 4. März 2011. Also, da kann man ableiten, wann unsere Aufnahme ist. Das war gestern. Die Ausstrahlung, die Aufzeichnung des Ganzen war am 1. März schon. Ja, das ist ja immer so am Dienstag. So, ein Edge-Segment am Anfang. Wird unterbrochen von Drew McIntyre, kann den allerdings aus dem Ring werfen. Du hast SmackDown gesehen? Ja, aber nur so nebenbei. Also die Details kann ich dir nicht sagen. Naja, auf jeden Fall kommt Long und setzt dann ein Match fest. Und Edge kann Drew McIntyre via Submission im Edge Carter wird der hier genannt. Das war so ein ganz komischer. Ich dachte erst, das wäre Sharpshooter, aber Edge hat sich da nicht weitergedreht. Ist da dann so stehen geblieben. Sehr seltsam. Auf jeden Fall nach Spear noch. Genau, Dieser er hatte erst den Spear gezeigt Submission und Move. hat dann noch diesen neuen Aufgabegriff. Ich hatte ihn zumindest von ihm noch nicht gesehen und von der Storyline soll das halt so sein. Und Michael Cole hat sich dann sehr darüber aufgeregt, weil nach dem Spear hätte er das Match beenden können und gesagt, das ist ja unsportlich, was macht er denn noch? Verletzt er noch den Drew McIntyre, obwohl er doch schon eigentlich längst gewonnen hat. Und das soll wohl sein, weil Alberto Del Rio hat ja auch einen Aufgabegriff, dass Edge ihm zeigt, ich kann auch dich in den Aufgabegriff nehmen. Fing an wie ein Sharpshooter und hat er sich aber irgendwie so nach vorne gebeugt. Irgendwie ganz seltsam. Er hat sich halt nicht so weitergedreht, er ist dann so geblieben. Aber da ich hier jetzt auch Ja, ich den hatte diesen. erst den Eindruck, er dreht sich weiter und dreht sich dann wieder zurück. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich auch erst versehen. Tja. Da ich hier jetzt auf jeden Fall diesen Namen Educator lese, denke ich, dass der wohl dann auch wirklich als neuer Finisher von ihm eingeführt wird. Also mal gucken, im Kommentar haben sie noch nichts gesagt. Da wurde einfach gesagt, Aufgabegriff, aber nicht kein Name. Nee, ich lese hier jetzt auch gerade zum ersten Mal. So, dann gibt es ein ganz gutes Segment von Cody Rhodes. Da kommt er mit Maske als Ray rein, nimmt die dann allerdings auch direkt ab und hat dann wieder seine Maske mehr oder weniger auf, was auch immer das ist, genau, wie der Mann das bezeichnen soll. Ja, diese Gesichtsschutzmaske. Ja. Und was sagt er in dem Segment? Es ist auf jeden Fall ganz gut gemacht, weil er da in dieser Maske, das sieht ja sowieso so ein bisschen seltsam aus und das Licht war so gedämmt und es war so ein bisschen schattig alles und es kam schon sehr psychopathisch rüber und so, war sehr gut. Also ich glaube, inhaltlich hat er nichts Neues gesagt, hat er einfach nur gesagt, dass er Rey Mysterio, weil er ihn halt so gestört hat und er quasi bei bei Elimination Chamber und Royal Rumble wegen Ray nicht dabei war, dass er Ray jetzt bei WrestleMania dann fertig machen wird. Ja, genau. Fand ich sehr, sehr gut, das Promo, muss ich sagen. War gut gemacht. Ja, ich fand auch das Segment in der Vorwoche sehr gut. Ja, das hier noch besser. So, The Core kommt backstage zu Kane und bietet diesem ihre Hilfe an, denn heute wird er gegen The Big Show antreten. Aber da will Kane noch nichts von wissen. Nee. Im Rematch um die Tag-Team-Titel Gürtel kann The Core bzw. Justin Gabriel und Heath Slater weiterhin ihre Titel gegen Santino Marella und Wladimir Kozlov verteidigen. Via The Sweetness von Slater und Santino, so nennt sich der Move also. Ja, Christian wird nächste Woche wieder zurückkehren nach SmackDown, heißt es in einem Video. Dann kommt der Undertaker zu Ain't No Grave von Johnny Cash raus. Super. Hey, Witzka. Da ist aber jetzt auch einer bei der... ich gucke gerade mal aus dem Fenster, da steht einer an der Haltestelle. Junge, Junge, der muss aber betrunken sein. Um diese Zeit. Der muss sich da ganz... Der musste sich gerade an dem Gelände festhalten und jetzt sitzt er so halb auf dem Gelände, damit er nicht zur Seite wegkippt. Er hat bestimmt irgendwo in einer Kneipe Hannover 96 gegen Bayern München geguckt, was ich mir gleich in der Sportschau angucke. Also ich will kein Ergebnis von dir wissen. Ja, da habe ich sowieso keine Ahnung von. Er hat sich bei dem Spiel wahrscheinlich furchtbar betrunken. Tja. Mal gucken, ob der bis die Junge jetzt muss er sich da festhalten. Oh, er läuft. Pass auf, sonst grölt er dir noch gleich irgendwelche Spoiler entgegen. Oh, hoffentlich fällt er nicht auf die Gleise. Jetzt stellt er sich nicht. Oh, jetzt kommt eine Bahn. Jetzt kommt. Andere Seite. Er hat jetzt gerade in seinem Portemonnaie rumgefummelt und jetzt steht er neben dem Automaten, wo man die Karten abstempelt. Aber er benutzt das nicht, um eine Karte abzustempeln, sondern nur, um sich festzuhalten. Jetzt sucht er wieder irgendwas in seinem Portemonnaie. Er sucht bestimmt eine Fahrkarte. Da hat sich schon mal strategisch in die Nähe des Stempelautomaten positioniert. Spannende Berichterstattung aus Hannover. Ja. Hier Undertaker kommt zu... Ich sag dir, wenn er auf die Gleise fällt, sag ich dir Bescheid. Ja, super. Thomas ist auch so ein blutrünstiger Kerl. Ich meine, der will das jetzt ja sogar, dass der da auf die Gleise fällt. Ah, würde ich niemals wollen. Oh, jetzt putzt er sich die Nase, aber das ist ein größerer Akt für ihn. Undertaker kommt zu Ain't No Grave von Johnny Cash raus. Fantastisch. Ja, und sagt halt, dass die Streak nicht gebrochen werden kann und das auch nicht so einfach ist, dass, wenn die Streak gebrochen ist, er besiegt ist. Fand ich auch sehr gutes Promo, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Undertaker hat doch gar nichts gesagt, oder? Doch, natürlich. Einiges. So. Ach, warte, ich war gerade in Gedanken nochmal bei Raw. Wir sind ja jetzt schon bei SmackDown. Ja, doch, klar. Das Promo war okay. Fand ich gut. War nichts Besonderes. Ich finde Undertaker-Promos sowieso nicht so herausragend. Ich finde mehr so seinen Auftritt als Ganzes imposant, aber das war okay und war auf jeden Fall besser als das Zeug, was Triple H da ab von sich gegeben hat. Nö. Also in der Regel sind die Undertaker-Promos nett. Ich wollte sagen. In der Regel hauen mich die Undertaker-Promos auch nicht so um, aber das fand ich ganz gut. Lay Cool haben Beth Phoenix und Rosa Mendez besiegt und es gab da schon wieder so ein paar Reibereien zwischen Michelle McCool und Layla, aber letztlich haben die sich doch wieder vertragen. So, Kane gegen Big Show und da kommt schon schnell recht schnell The Core rein und Wade Barrett schiebt einen Stuhl in den Ring. Kane schlägt damit Big Show nieder, wird natürlich disqualifiziert. Core kommt dazu und machen Big Show fertig. Big Show schubst, es war Justin Gabriel. Den schubst er zurück, sodass der gegen Kane prallt und Kane ist dann natürlich nicht so positiv gegenüber und schlägt dann auch den lieben Justin zu Boden mit dem Stuhl und der wird dann von den anderen Chormitgliedern aus dem Ring gezogen, die natürlich auch nicht so erfreut sind. Ja, das war irgendwie alles sehr seltsam. Ich habe ja fast so ein bisschen die Befürchtung, dass du kannst mir ja nachher nochmal sagen, was da im Observer als WrestleMania-Card steht. Also Also nach diesem Segment habe ich erst gedacht, oh je, jetzt wird irgendwie ein Match, so ein Handy-Taxi-Match zwischen Big Show und Kane auf der einen Seite und The Core auf der anderen Seite aufgebaut. Aber das werden wir dann sehen, wenn du mir die Karte aus dem Observer hast. Das ist interessant, die kennst du auch noch nicht, die Karte. Das nee, ich kenne die Karte nicht. Ich habe ein, zwei Ankündigungen in der Sendung, aber meistens höre ich mir eher die Sendung an und ich komme eigentlich nicht so richtig dazu, den Observer wirklich dann zu lesen. Okay, das wird dann ja sehr spaßig. So, Jack Swagger kommt hier raus, der wird jetzt ein Match haben. Erstmal kommt Michael Cole noch mit in den Ring. Die reden über das Match bei WrestleMania. Und Michael Cole sagt, bei Raw wird er den Special Referee dafür bekannt geben. Und dieser Referee sei extravagant und awesome. Ja, gut, da denken die Leute natürlich The Miz, aber das kann ja nicht sein. Nee, das wäre so einfach. So, und Jack Swagger kann dann JTG ganz schnell via Submission im Ankle-Lock besiegen. Innerhalb weniger Sekunden. Und JTG, dem wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange geben. Nee, also ich denke mal, wenn nach WrestleMania wieder die Kündigungsfälle kommt, da wird er dabei sein. Ich habe übrigens, wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, was denn jetzt nach WrestleMania als nächster Pay-Per-View kommt und hatten ja eigentlich vermutet, dass es Backlash noch gibt. Das ist aber Quatsch, als nächster Pay-Per-View danach gibt es dann Extreme Rules. Ehrlich? Ja. Alle vier Pay-Per-Views, die nach WrestleMania kommen, sind vom Namen her neu. Oh je. Das ist Extreme Rules. Ja. Oh. Extreme Rules, Over the Limit, warte, ich werde mal gucken gehen, dann gibt es noch den Money in the Bank Pay-Per-View und irgendwas anderes zwischendurch noch. Ich weiß jetzt gerade nicht genau was. Und dann kommt hier schon wieder diese nervende deutsche Seite, die mag ich ja gar nicht. Die Dropkick Drama? Nee. Wrestling1.blog.jimda.de. Aha. So, ich versuche jetzt festzustellen, was als Pay-Per-View als nächstes kommt, aber das ist gar nicht so leicht. Nee, machen, lass uns mal weitermachen. Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit und du wolltest mir noch die WrestleMania-Card vorlesen. So, wir haben es gleich. Fatal 4-Way kommt dann auch noch. Und Over the Limit. So, und dann kommt der Contract Sign zwischen Alberto Del Rio und Edge. Und Teddy Long steht da dann ja auch noch bei. Da gibt's dann die unter... Ja, Alberto Del Rio will erstmal die mexikanische Nationalhymne singen mit Ricardo Rodriguez. Edge unterbricht das Ganze. Teddy Long meint, vielleicht können wir das hier heute alles mal ruhig über die Bühne bringen. Nicht, dass das alles wieder in Chaos endet, wie das bei den letzten Contract Signs bei SmackDown immer war. Ja, letztlich, nachdem beide unterschrieben haben, wird es natürlich aber so. Edge will den Spear zeigen, Ricardo Rodriguez verhindert das. Vorher hat Edge noch den Execution gezeigt und Edge blutet ziemlich aus der Nase. Christian kommt dann zu Hilfe und kann dann zusammen mit Edge ein bisschen feiern. Genau. Was glaubst du denn, was jetzt geplant ist? Gibt es jetzt für die Zeit bis WrestleMania erst noch ein kurzes Programm zwischen Christian und Alberto Del Rio, oder was wird die Rolle von Christian sein? Ja, ich denke, es ist schwer zu sagen. Es gibt dieses Jahr so viele Leute, die eingreifen könnten, aber das macht die WWE ja eigentlich nicht so gerne, vor allem nicht bei WrestleMania. Schwer zu sagen, also in das Titelmatch kommt er, glaube ich, nicht. Nee, aber meinst du, dass bis WrestleMania, das sind ja noch 5 Wochen, dass es jetzt quasi 5 Wochen ein Programm dann zwischen Christian und Alberto Del Rio gibt? Ja, ich glaube, der wird so ein bisschen mit in die Feder aufgenommen. Vielleicht auch nach WrestleMania noch ein bisschen weiter. Oder nach WrestleMania übernimmt er dann die Fehde, dass dann Alberto Del Rio Champion ist, Edge ist nach einem Rematch bei Extreme Rules oder so raus und dann übernimmt Christian halt die Fehde gegen Alberto Del Rio. Das finde ich sehr gut, obwohl Vince McMahon ja scheinbar nicht so von ihm überzeugt ist. Genau, trotzdem konnte er jetzt aber immer hier so ein bisschen weiter oben auf der Card was machen. Also das ist schon mal positiv. Ja, finde ich auch gut. Wie fandst du Raw, wie fandst du SmackDown? Raw fand ich okay, nicht besonders gut, aber okay. SmackDown, eigentlich dasselbe. Also ich fand beide Sendungen jetzt solide und okay, aber nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Raw fand ich fantastisch, beste Sendung seit langer Zeit, hat jetzt ja auch, wie gesagt, meine WrestleMania-Stimmung endlich entfacht. Und SmackDown, muss ich sagen, habe ich zum Teil zusammen mit Frau Mama geguckt. Hat mir diese Woche auch recht gut gefallen, muss ich sagen. War ich erstaunt drüber. Weil SmackDown momentan ja nicht so dolle ist und auch bei WrestleMania jetzt von der Qualität noch nicht allzu sehr gestiegen ist, aber diese Woche fand ich es ziemlich gut. Also ich fand die Sendung beide, sowohl Raw als auch SmackDown von der Vorwoche, die haben wir jetzt nicht besprochen, weil wir da die Sendung verpasst haben, speziell SmackDown an der Stelle, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich besser als diese Woche. Obwohl ich, wie gesagt, diese Woche jetzt auch nicht schlecht fand. Ich fand diese Woche verdammt gut. Ich fand es ein bisschen eigentümlich, dass in der Vorwoche, das sollte man vielleicht noch erzählen, in der Vorwoche ist Vicky Guerrero zusätzlich zu Dolph Ziggler auch noch gefeuert worden. Und da hat man einen ganz großen Engel ganz am Ende draus gemacht und den hat man auch am Anfang dieser Sendung ja wieder eingespielt. Aber da wurde dann überhaupt kein Bezug mehr drauf genommen. Das fand ich jetzt ein bisschen seltsam und ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwie eine Storyline für WrestleMania draus wird oder ob die jetzt wirklich einfach weg vom Fenster sind. Ja, ich fand das erstmal ganz gut. Ich seit der gefeuert ist gar nichts mehr gesehen und gehört. Auch keinerlei Versuche, wieder zurückzukommen. Ich finde das auch erstmal ganz gut. Man kann ja, wenn man jemanden feuert, nicht immer jedes Mal wieder irgendwie groß Storyline machen von wegen, jetzt ist er wieder da oder jetzt will er wieder zurück, jetzt ist er doch noch da und so. Also ich finde das ganz gut, wenn man dann auch das mal durchzieht. So. Ich stimme dir zu. Ich finde es würde es allerdings schade finden, wenn Dolph Ziggler deshalb bei WrestleMania keine Rolle spielt, weil ich finde, als Wrestler hat er das durchaus verdient. Ja, da kommen wir ja noch zu. Ich kann dir auf jeden Fall, das fällt mir gerade noch ein, sagen, dass die neue 3 Fragezeichen ganz okay ist. Wie heißt denn die neue? Also es gibt jetzt wirklich eine neue, die letzte, da sagtest du ja, die wäre gar nichts gewesen. Die war relativ schrecklich. Die neue heißt Die Rache der Samurai. Das hatte ich vorher auch schon mal gelesen. Die Folge ist atmosphärisch und auch so vom Fall her ganz gut. Das einzige Problem ist wirklich, dass nicht wirklich Spannung aufkommt während der Folge. Samurai, das heißt, spielt die irgendwie in Japan oder spielt nee, da die spielt, die spielt auf so einer. Die spielt auf so einer Privat. Nee, nicht privat, das ist eine Privatschule. Ja, es mag eine Privatschule sein, wo halt auch diese Samurai-Kunst gelehrt wird. Mhm. Und da werden dann Peter und Justus eingeschleust. Bob ist in der Nebenstadt, Nebenstadt da. Dann wird ermittelt. Mach doch mal mit Chris eine Folge zu den letzten beiden 3 Fragezeichen-Folgen. Ja. Zu der letzten, die so schrecklich war, habt ihr ja auch nichts gemacht. Jetzt sind ja 2 draußen, da kann man ja mal eine halbe Stunde oder so, kann man ja mal machen. Ja. Und es gab nächsten Monat, am 8. April, gibt es dann eine Folge außerhalb der eigentlichen Serie und zwar ist das eine, die einmal aus dem Amerikanischen, aus dem Englischen mal wieder übersetzt wurde. Das ist eine der Folgen. Es gibt ja noch so ein paar Folgen, die bisher noch nicht übersetzt wurden, die dann halt auch aus dieser Zeit kamen mit den ganz guten Folgen. Das nennt sich Brainwash, Gefangene Gedanken. In die Folge habe ich sehr, sehr viel Hoffnung, dass die mal wieder wirklich richtig gut wird, denn das ist ja jetzt aus der Zeit, wo die ganzen guten Vorlagen herkamen. Und es ist halt auch eine amerikanische Vorlage. Und die Folgen nach amerikanischer Vorlage waren ja die besten. Die wird aber als ganz normale Folge in der Serie veröffentlicht. Nein, die hat keine normale Nummer in der Serie, denn das würde dann ja die ganze Nummerei mit den Büchern durcheinander bringen. Es ist einfach nur eine 3-Fragezeichen-Folge ohne Nummer drauf. Aha, das ist ja komisch. Danach kommt dann der Biss der Bestie, das habe ich erst vor kurzem noch gelesen als Buch. Das ist auch nur so eine mittelmäßige Sache. Wie heißt denn aber was nach dem amerikanischen Vorbild kommt, heißt dann aber trotzdem 3 Fragezeichen. Die haben das dann nicht in The Three Investigators umbenannt. Nee, es ist ja übersetzt. Die heißen dann auch nicht Jupiter, sondern ganz normal. Nee, es ist ja ganz normal übersetzt. Früher hießen die 3 Fragezeichen ja auch 3 Fragezeichen in den ersten 60 Folgen oder was weiß ich, wie lange die amerikanischen Vorlagen da waren. So, jetzt kommen wir zu der WrestleMania-Card. Der einzige Unterschied ist dann tatsächlich, dass sie keine Nummer haben wird. Ja, und dass sie halt aus dem Amerikanischen übersetzt ist und aus der besten 3-Fragezeichen-Zeit kommt noch, diese Vorlage. Das heißt, es könnte sehr gut werden. Ja, da bin ich mal gespannt. Die würde ich mir, glaube ich, auch wohl holen. Ja, da gibt es übrigens auch noch 2 weitere Bände, die dann mal übersetzt werden, auch als Buch erscheinen. Es gibt dann auch einmal so ein Band, wo man dann selber entscheiden muss und noch irgendwas anderes. Ach, wie ist das denn jetzt bei dieser? Wird da erst das Buch übersetzt oder kommt die Hörspielfolge vor dem Buch? Da könnte ich nochmal gucken, wann dieses Paket mit den 3 unübersetzten Büchern rauskommt. Bücher. Brainwash. Das Pack mit den 3 Büchern. Wir können nochmal gucken, was unter diesen Büchern alles ist. Unter diesen Büchern ist einmal Brainwash, Gefangene Gedanken. Dann ist da High Strung, unter Hochspannung, und dann ist da House of Horrors, Haus der Angst. Das ist, glaube ich, dieser, wo man selber entscheiden muss. Erscheint am 8. April, also am gleichen Tag wie das Hörspiel. So, und jetzt kommen wir zu der WrestleMania-Card, die angebliche Card, die Gerüchte zufolge wohl so kommen könnte. Ja, Special Guest ist natürlich The Rock. Wir fangen mal oben an, denn unten gibt es einige Überraschungen. Oben ist ja alles bekannt. WWE Championship Match, The Miz gegen John Cena. Ja. World Heavyweight Championship. Das ist übrigens kein Match, wo ich so richtig sage, das ist ein WrestleMania Main Event für mich. Nee, für mich auch nicht. Ich hoffe auch, dass, ja, ich weiß nicht, World Heavyweight Championship Edge gegen Alberto Rio, entweder das im Main Event oder wahrhaftig The Streak on the Line Triple Edge gegen Undertaker. Das wird ja mehr so als Main Event aufgebaut. Ja. Mal sehen, was man da macht. Ja. Vor allem hoffentlich bringt man noch die No Disqualification Klausel mit rein. Dann könnte es ganz schön werden. So, Singles Match. Special Guest Referee Stone Cold Steve Austin, Jerry the King Lawler gegen Michael Cole. Mit Jack Swagger am Ring. Ja. Ja, wird vom Match her sicherlich nicht so gut, aber... Nee, also Michael Cole im Ring wird wohl nicht so dolle. Wird aber vielleicht ganz lustig, mal gucken. Ja, könnte man ganz gut machen. Hat man ja mit Donald Trump und Bobby Lashley auch schon geschafft. Und Vince McMahon. Ja, der dabei natürlich nicht im Ring war, aber... Und Umaga. Wenn man Jack Swagger ausreichend da zum Spiel kommen lässt, zwischen Jack Swagger und Jerry Lawler könnte man ja ein bisschen was Vernünftiges zeigen und dann noch Stone Cold irgendwie ein Stunner gegen Michael Cole und Jack Swagger und dann noch am Ende auch noch gegen The King zeigt, dann passt das schon. Singles Match, CM Punk gegen Randy Orton. Das andere Championship Match hast du schon erwähnt, ne? Ja, natürlich. Edge gegen Alberto Del Rey. Ja, hatte ich alles schon. Singles Match, CM Punk gegen Randy Orton. Ja, da bin ich ganz gespannt drauf. Das finde ich vom Aufbau her gut. Ja, das müsst du dann genug Zeit bekommen, dann wäre das ja gut. Ja. Singles Match. Randy Orton, Rey Mysterio gegen Cody Rhodes. Ein weiteres Match, was genug Zeit bekommen sollte und dann auch sehr schön sein könnte. Ja, das wird auch gut aufgebaut. Das wird, glaube ich, auch ein gutes Match werden. So, jetzt kommt es zu drei Überraschungen. United States Championship Match. Daniel Bryan mit Gail Kim am Ring gegen Sheamus mit den Bella Twins am Ring. Ja, das habe ich schon in einer Audiosendung gehört. Da dachte ich auch, oh je. Ja, das finde ich wirklich schade. Da kommt jetzt Evan Bourne zurück. Den hätte man so gut in einem Match gegen Daniel Bryan irgendwie aufbauen können. Aber nix, da wird stattdessen mit Sheamus. Das finde ich schade. Jetzt kommt das Schrecklichste. Statt ein Money in the Bank Match dieses Jahr zu bringen, das wird es dann wohl laut dieser Card nicht geben, bringt man zwei Mixed- beziehungsweise mit mehreren Personen Tag-Team-Matches. Mhm. Damit man auch alle Wrestler unterbekommt. Es ist einfach nur schrecklich. So, jetzt kommt noch das weniger Schlimme, was auf jeden Fall mehr oder weniger Sinn hat. 4-on-4 Tag-Team-Match. The Core, Wade Barrett, Ezekiel Jackson, Heath Slater und Justin Gabriel. Mhm. Gegen Big Show, Kane, Kofi Kingston und Christian. Oje. Ja, und das ist noch das weniger Schlimme. Aber dann ist ja, also dann ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, so in die Richtung mit Big Show und Kane fast wahr geworden, nur dass es dann nicht Handicap wird, sondern ein ganz normales 4 gegen 4. Ja. So, jetzt kommt das richtig Schlimme. Aber das kriegen sie irgendwie hin, dass das ein halbwegs anguckbares Match wird, auch wenn das nicht wirklich WrestleMania-würdig ist. Ja, das denke ich auch. Das nächste Match ist gar nicht WrestleMania-würdig. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Dieben oder so. Ach Gottchen, nee, du. Mixed Tag Team Match, Raw gegen SmackDown. John Morrison, Kelly Kelly und Trish Stratus gegen Dolph Ziggler, Layla und Michelle McCool. Nochmal, wer ist auf der anderen Seite? Dolph Ziggler? Nee, mach nochmal. John Morrison, Kelly Kelly und Trish Stratus gegen Dolph Ziggler, Layla und Michelle McCool. Also wenn sie John Morrison gegen Dolph Ziggler im Ring die meiste Zeit lassen, dann wird das ja wenigstens vom Match her gut. Ja, aber wenn dann noch jeweils zwei Diven an den Seiten stehen, dann können sie da ja auch kein technisch hochwertiges Match bringen. ganz normale Wrestler-Klamotten. Und dann könnte die gegen Michelle McGool zwei, drei vernünftige Moves zeigen. Und die anderen können ja einfach nur am Ring stehen und blöd gucken. Ja, aber und, das stört einfach doch. Nicht in den Ring gelassen werden, dann sodass John Morrison und Dolph Ziggler kämpfen können und dann wird es ja schon ganz gut. Aber wie würden sie denn das von der Storyline machen, dass Dolph Ziggler dann zurückkommt? Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich hoffe, dass es dazu nicht kommen wird, zu dieser Card. Da ist eigentlich, außer Triple H und Undertaker, ist da nichts, was wirklich WrestleMania-würdig wäre. Es gibt kein Money in the Bank, da bin ich auch großer Fan von. Ich hoffe, dass man das trotzdem weiterhin bringt, statt diesen komischen Mixed-Tag-Team-Matches. Ja, das ist die, ich glaube... Was, überzeugt mich gar nicht, ganz schwach. Was ich so höre von dem Dave Meltzer, ist, dass die WWE da hin und her gerissen ist und an dem einen Tag sagen sie... Wir machen Money in the Bank und an dem anderen Tag sagen sie, nee, wir machen nur Money in the Bank bei dem Money in the Bank Pay-Per-View. Das ist ein bisschen komisch. Ja, also es ist eine ganz, ganz schwache Karte, aber trotzdem freue ich mich. Wenn es dann so kommt, man weiß natürlich noch nicht. Also das Gute, was man bei WrestleMania ja sagen muss, ist, egal wie die Karte ist, die Wrestler, die kämpfen, die geben sich da größte Mühe. Die können natürlich auch nichts machen, wenn sie nur 5 Minuten Zeit kriegen, aber für die Zeit, die sie kriegen, da machen die wirklich alles, was irgendwie geht. Und deshalb werden da die Matches ja häufig auch ein bisschen besser als jetzt bei anderen Veranstaltungen. Ja. Interessant übrigens auch, dass The Core gegen Big Show, Kane, Kofi Kingston und Christian antritt. Also Kane ist auch auf der Face-Seite. Da gab es dann ja diese Szene bei SmackDown. Da könnte man ihn dann ja auf die Face-Seite stellen. Ja, bei Kane ist das auch schwierig. Den haben sie so oft schon jetzt hin und her gedreht. Mal Babyface, mal Heel, dann wieder Heel. Das nimmt keiner mehr ernst. Also, ja. Das ist schon ein bisschen mysteriös. Genau. Ja. Ja, dann können wir mal so langsam zum Ende kommen. Oder hast du noch was? So langsam kommen wir auf die 6 Uhr zu. Hier gibt es gerade eine interessante Abstimmung auf der WWE-Seite. Who should Michael Cole select as special referee for his WrestleMania match with Jerry Lawler, Booker T, Alex Riley, Josh Matthews, Kamala, Jim Ross oder Shawn Michaels? Natürlich Kamala. Ja, das würde ich auch mal meinen. Submit. So, 30% sind für Booker T, 11% für Alex Riley, 2% für Josh Matthews, 12% für Kamala, 9% für Jim Ross und 33% für Shawn Michaels. Wird wohl nicht kommen, ne? Wird wohl Stone Cold werden, wenn das so stimmt. Was Shawn Michaels in diesem Match als Special Referee zu suchen hat, man weiß es nicht. Aber ich finde das ein bisschen komisch. So richtig Sinn macht das für mich nicht, Stone Cold Steve Austin auszuwählen. Weil Michael Cole kann ja auswählen, wer Special Referee wird. Mhm. Doch jetzt, Stone Cold ist ja kein Heel. Deshalb so richtig Sinn macht das eigentlich nicht. Bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Ja. Mal sehen. Oder das liegt gerade daran, weil der Dave Meltzer das, als ich die letzte Sendung gehört habe, so erzählt hat, die wissen zwar schon, wer es wird, sie wissen aber noch nicht, wie sie es von der Storyline machen sollen, dass er da hinkommt. Dass es genau das ist, was die WWE sich jetzt auch überlegt. Wie kriegen sie das hin, dass Stone Cold als Babyface sozusagen von dem Heel quasi ausgewählt wird. Ja, es ist alles so ein bisschen verfahren. Ja. Mal gucken. Also die Montagssendung dürfte auf jeden Fall wieder interessant werden. Zum Schluss kann ich dir nochmal zu den drei Folgen, die aus dem Amerikanischen übersetzt wurden und dann erscheinen, nochmal was kurz sagen. Und zwar einmal Brainwash, gefangene Gedanken, ist eine Geschichte aus dem Jahre 1989 von dem amerikanischen Drei-Fragezeichen-Autoren Peter Laranges. Den Namen habe ich noch nicht gehört. 1989? Ja. Das ist aber ganz schön spät für eine amerikanische Folge. Nee, eigentlich nicht. Die kommen eigentlich eher aus den 70er Jahren. Nee, also die kamen ja auch später noch. Die sind ja nicht nur die ersten 30 Folgen. Es kamen ja bis 60, 70. Okay, dann kommt das aber nicht aus der sozusagen Blütezeit der drei Fragezeichen. Nicht aus der ganz jungen, nein, aber die danach, die waren ja auch noch alle sehr gut. High Strung unter Hochspannung, das ist die nächste, die ist aus dem Jahre 1990. Von dem Drei-Fragezeichen-Autoren G.H. Stones, das ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Name. Und House of Horrors und das Horrorhaus von 1986 von dem Drei-Fragezeichen-Autoren Paar Megan und H. William Stein, die sind auch bekannt. Ja, ich kenne die alle nicht, aber ich lese die Bücher ja auch nicht so. Ich Ja, aber man liest halt ja immer die Namen dann auch und wer das, wer von der, von wem die Folge ist. Also ich achte da auf jeden Fall immer drauf. Ja, wollen wir mal abwarten. Vielleicht sind die Folgen ja besser als das, was zurzeit so rauskommt. Wobei, wie ich jetzt rausgehört habe, das mit dem Samurai scheint ja nicht so schlecht zu sein. Nee, also bei Amazon hat es jetzt auch einen Tag danach 2,5 Sterne im Durchschnitt gehabt, nur. Aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich bin Okay. sowieso nicht so kritisch wie die Leute bei Amazon immer. Dann mach doch mal deine Abmoderation, Mirko. Wir müssen zum Ende kommen. Ja, das war Dropkick Drama 127. Meine Stimme ist am Ende und wir auch. Und ja, wie das immer so ist, kann Thomas jetzt die letzten finalen Worte bringen. Palim, palim.